Hallo und herzlich willkommen zur, ich mache das schon wie Migi. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Free-to-Play Podcast. Ich bin nicht der Migi, sondern die Bea. Und der Migi ist aber auch da. Sag mal hallo Migi. Hallo Migi. Und wir haben heute die Yvonne mit uns. Hello. Das ist das erste Mal, dass Yvonne und ich gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Das wird, ja. Wird eine Supernova geben. Die Welt wird explodieren. Weil es so toll ist, oder? Ja, sicher, weil es so toll ist. Nein, okay. Natürlich nicht, weil es so scheiße ist. Also, wir haben uns heute hier versammelt. Migi wird wahrscheinlich ein tolles Cover basteln. Also wisst ihr eh schon, worum es grob geht. Es geht um Asterix. Yay. Ich habe auch gar nicht gespoilert. Aber in nicht Social Media. Um Obelix. Nee. Ja, das ist das Ding. Das Teil heißt ja schließlich im Original nur Asterix. Asterix und Asterix der Gallier. Ja, das stimmt. Und nicht um Obelix, auch wenn ich Obelix ja sehr, sehr viel liebe. Aber dazu kommen wir eh später noch. Also soll ich hier gleich mal Grundinfo rauskloppen, so Wikipedia-mäßig? Interessiert es dich gar nicht, wie es uns geht? Nee. Nur Arbeit, nur die Arbeit. Ja, hier. Nee, ich mach mal, okay. Nachdem ich das Intro schon so schön wie Migi gemacht habe, kann ich auch nicht so weitermachen wie Migi. Ich fange aber mit Yvonne an. Wie geht's der Yvonne? Gut. Ich bin gut gefüllt mit Haferflocken und Himbeeren und Kaffee und bin im Sonntagsmodus und sitze hier eingekuschelt auf meinem Bett. Super. Das hört sich ziemlich cool an. Ja. Und in so einer Situation hast du dir nichts Besseres denken können, als mit uns einen Podcast aufzunehmen. Natürlich. Ja, nö, natürlich nicht. das ist schon okay. Ihr seid gute Gesellschaft heute. Das ist cool. Wie, als wie ob ich andere Migi hätte. Boah. Was macht der Migi? Ist der Migi auch eingemummelt mit, keine Ahnung, Olaf-Decke und Frozen-Soundtrack? Nee, ich sitze einfach nur auf einem Stuhl und vor mir ist mein Mikrofon und ich habe keine Decke und... Ja, aber mir geht's trotzdem ganz gut. Also, so ist es nicht. Ich habe mich trotzdem gemütlich eingerichtet hier. Ja, aber hast du Kissen auf den Stuhl gelegt? Ja, ich habe ein Kissen auf den Stuhl gelegt. Das ist super. Irgendwas. Guck. Wie geht's dir, Bea? Ist das nicht normal der Teil des Podcasts, wo ihr so ein bisschen drüber schnackt, was ihr gerade so macht in euren Leben und keine Ahnung? Das Ding ist, du musstest das ein bisschen rauskitzeln, weil Yvonne und ich haben gerade erst einen Podcast aufgenommen und haben uns gerade erst erzählt, was wir so machen. Das heißt, man merkt das... Ich muss heute, Schweigefuchs Migi, ich muss heute was machen, was ich eigentlich nicht mache, und zwar moderieren. Und ich mag das macht nicht. Du machst das jetzt schon super. Hauptsächlich, ja. Ich glaube, ich kann das einfach nicht. Das ist Blödsinn. Ich bin gerne im Podcast so ein bisschen im Kopf-Auto-Modus. Also ich sicker so mit und bin so, ja, habe ich nicht gespielt, ich trinke mal ein bisschen Tee. Also ich mache so, ja... Und wenn ich moderiere, muss ich selbst mitdenken. Das ist ja anstrengend. Aber du machst es super bis jetzt. Also, kann man davon ausgehen, dass die Zuhörer den Ernst-Podcast gehört haben, den letzten? Und du wissen, weißt nicht was mal, wie unser Leben Podcast geht? Heißt. Warum nicht? Dein Ernst. Was? Heißt er nicht so? Du sagst immer der Ernst. Der Ernst der ist Ernst. Da. Weil ich nicht zwei... Dein ist genau eine gleiche Silbe wie der. Okay. Jetzt lass sie jetzt. Ja, okay. Lass sie jetzt halt. Also jetzt, ich kann auch gerne erzählen, was ich so gemacht habe die Woche, wenn das der allgemeinen Situation hilft. Und zwar habe ich Asterix-Filme geguckt und gearbeitet. Mehr nicht. Das war mein Leben, die ganze Woche über. Cool. Man könnte jetzt denken, das ist sehr traurig, aber nein, denn es dient schließlich diesem Projekt hier. Und darum ist es gut. So wie es ist. Aber ja, ich habe wirklich lange und viel immer gearbeitet und bin spät nach Hause gekommen. Und dann habe ich immer so zwei Filme noch oder einen Film, je nachdem, mir noch reingezogen und dann bin ich schlafen gegangen. Das war alles. Ziemlich lahm. Aber auch schön. Aber auch schön, ja. Bei mir war es aber ähnlich. Also ich habe auch gearbeitet und dann immer noch einen Film geguckt. Ich habe nebenbei noch ein bisschen Switch gespielt, immer, weil ich manche Filme schon quasi auswendig kann. Zocken, wer hat dafür schon Zeit? Und gestern war ich auf dem Antilopen-Gang-Konzert, das war auch sehr schön. Wir wollten ja ursprünglich gestern aufnehmen. Wer? Ja. Ja, ursprünglich war ja so gestern, heute irgendwie erstmal ja, erst stand Samstag raushauen. Im Raum, das stimmt. Aber das passt schon, weil heute mal ein Podcast ohne Alkohol, ha. Außer Migis Rest Alkoholpegel von gestern vermutlich. Von vorgestern wohl noch eher. Oder von vorgestern. Was war vorgestern, Migi? Vorgestern war ich in der Stadt und habe den Geburtstag von meinem besten Kumpel gefeiert. Ich habe viel getrunken. Ich dachte, wir wären dein bester Kumpel. Kumpelinnen, ja, was soll das, Migi? Seid ihr. Ganz. Ach, da wird jetzt also ein Unterschied gemacht. Ja. Ja, was ist denn hier mit der Gleichberechtigung? Ja, beste Freunde sind seid ihr alle. Wir sind beste Freunde zweiter Klasse. Ich verstehe schon. Das stimmt nicht. Echt cool. Nimm doch mit deinem besten Kumpel den Podcast auf. Der Untertitel. Hat der auch alle Asterix-Filme geguckt? Der war schon mal zu Gast hier, lustigerweise. Zu Gast? Er hat einen Einspieler gemacht. Ja, oder? Einspieler zu Gast ist eh das Gleiche. Aber das ist ein netter Kerl. Ja. Ich durfte ihm nicht zum Geburtstag gratulieren. Warum nicht? Weil ich nicht eingeladen war. Ach so. Ich dachte, er hat dir verboten zu gratulieren. Du nicht! Nee, also, falls der zuhört, lieber Felix, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ist nachträglich, ja? Ja, ist nachträglich. Okay, und jetzt geht's immer noch nicht über Asterix, sondern jetzt geht's erstmal um mich. Das mag ich noch viel weniger als zu moderieren. Ohne zu warten, bis Migi sagt, Ludbia, wie geht's eigentlich dir? Ich bin gerade in ekelhaften Stress und auf der Suche nach einem passenden Sharehouse in Seoul, weil in ungefähr 3 Wochen hat mich meine Liebe Korea wieder und ich bin Europa wieder los und Europa ist mich wieder los. Sie hasst uns nämlich. Ich finde ja, das nicht euch. Witzig gerade. Ja. Nee. Können wir da bitte nicht drüber sprechen? Das ist mega unentspannt. Das ist echt gar nicht mal so cool. Wie viel Zeitverschiebung hast du da? Ich habe schon wieder vergessen. Gerade jetzt in dieser Winterzeit sind es 8 Stunden Zeitverschiebung. Das ist so mega viel. Das Ding ist, ich muss vor allem für ein Sharehouse finden, in dem ich einen eigenen Bildschirm habe. Oder einen Fernseher, weil sonst kann ich nicht zocken. Das ist die Hölle. Und das ist echt ein bisschen schwierig, weil ich will nicht in ein Sharehouse mit hier 10 Leuten oder so und 1000 Zimmern und da gibt's genau einen Fernseher und ich dann so, Kinder, geht mal schlafen, ich muss jetzt hier zocken und ja. Das wird so nicht funktionieren. Aber mal gucken, Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich der letzte Podcast sein, den wir aufnehmen. Hoffentlich, weil noch ein bisschen mehr Stress halte ich nicht aus. Dann macht es irgendwann Kläre und dann bin ich wahnsinnig und lauf rum. So wie das Haus das Verrückte macht in Asterix. Erobert Rom. Aber du darfst es nicht so stehen lassen. Es wird nicht der letzte Podcast sein, den wir aufnehmen, sondern der letzte, bevor du fährst. Ich sag doch, solange ich noch da bin. Ja. Das ist wichtig. Ich hoffe, das habe ich gesagt. Ich habe es nicht gehört. Vielleicht habe ich auch einfach nicht will, ordentlich zugehört. Ich will es mir einfach loswerden. Kinder. Ja. Hier geht's um Asterix, ja? Das ist nicht richtig. Um dich. Nicht um mich und nicht um Willi. Der Dinge hört, die ihr hören will. Muss ich jetzt hier den Wikipedia machen oder ist das eh egal, weil jeder weiß, wer das gemacht hat und was da so dahinter ist und um was da grob geht? Mir ist egal, wer das gemacht hat. Ich würde es nur gern hören, um zu wissen, wie du die Namen aussprichst. Ach, scheiße. Ja, ich habe das befürchtet. ich weiß auch nicht mal, wie man Asterix der Gallier auf Französisch ausspricht. Ich hatte nie Französisch. Kann das Yvonne? Hallo, ich hatte 4 Jahre Französisch in der Schule und kann nichts davon mehr. nee, ich weiß nur aus diesem einen dummen Titellied, ich weiß gar nicht aus welchem Film tatsächlich, ich habe es mir mal aufgeschrieben, da sagen sie ja Asterix. Ja. So, okay. Aber das war es auch. Aber so mehr kann ich nicht. So funktioniert es eigentlich mit den meisten Asterix-Namen. Also einfach das E hat einen Akzent. X betonen. Asterix? Das E Asterix, hat einen Akzent. Obelix, das ist immer so dieses X. Aber dann wäre es ja Asterix. Ja. Asterix. Oh Gott, das ist verwirrend. Okay, also der Typ heißt René Goscinny und Albert Uderzo. Uderzo. Oh. Uderzo? Ja. Wieso weißt du das und lass mich hier ins offene Messer? Ich hatte über 10 Jahre Französisch. Ich wollte es nur einfach hören, wie du das sagst. Du kannst Französisch? Ja, also nicht mehr so gut, aber ich kann es theoretisch, ja. Ach, Migi und ich haben mal angefangen, über Duolingo Französisch aufzufrischen. Migi, machst du das eigentlich noch? Nee. Ich auch nicht. Ich hab das zweimal gemacht und dann nie wieder. Vor allem das erste Mal war es so, okay, ich kann eigentlich noch mega viel, ich brauche gar nicht so viel machen. Und dann habe ich es irgendwann vergessen. Ich war so, oh, ich weiß noch, was der Apfel und die Milch heißt. Geil. Muttersprachler. Ganz genau, so ging es mir auch. Das ist super gemein. Wenn ich das gewusst hätte, dann hättest du uns jetzt hier, keine Ahnung, einen Asterix vorlesen müssen auf Französisch. Oder lesen kann ich erstaunlich gut. Ich kann auch noch einiges verstehen. Bei mir ist nur das Reden das Problem. Also Sätze bilden und so, das wäre schwierig für mich. Aber lesen und verstehen kann ich noch sehr gut. Anywho, geht's bei uns heute eigentlich nicht wirklich um Asterix per se im Sinne von das ganze Universum, weil den Comic sparen wir aus. Das klingt erstmal komisch, weil natürlich die Filme und alles Asterix beruht auf den Comics. Aber die Comics von uns wurden nur teilweise gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe, Migi. Ja, genau richtig. So 1, 2, 3 Asterix-Hefte hat man wahrscheinlich als Kind. Aber ich habe eine lustige Anekdote zu den Asterix-Heften. Na dann, bitte. Meine Mom hatte so ein, ich weiß nicht, wie was es genau war. Es war so wie so ein Regalfach, nur dass es gestanden ist. Also man konnte von oben reingreifen und es hatte so Füße. Und es stand bei uns immer im Klo, also direkt neben der Toilette, und da waren immer Asterix-Comics drin. Das heißt, als ich noch keinen Gameboy hatte, den ich dann mit aufs Klo genommen habe, habe ich immer Asterix-Hefte am Klo gelesen. Und manchmal, wenn sie dann auch wirklich spannend waren, habe ich sie sogar aus dem Klo mit rausgenommen und dann weitergelesen. Ich dachte, du bist so lange auf der Toilette gesessen, dass deine Beine taub wurden und so. Die wurden nie taub, aber ich bin schon sehr lange teilweise auf der Toilette gesessen, um Asterix zu lesen. Migi hatte spannend. Bestimmt so ein Kothöckerchen. Oh, damit die Füße nicht einschalten. Ja, kennt ihr das? Ich kenne das ja. Ich hatte es ja anscheinend. Natürlich kennt Migi das. Oh, natürlich kennt Migi das. Ja, bequem, würde ich sagen. Ich hoffe, Migi hat sowas nicht. Nee, ich habe sowas nicht. Aber ich hätte es eigentlich gern gehabt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe schon immer sehr viel Zeit auf der Toilette verbracht. Hättest du sowas immer noch gern? Ja. Okay, cool, Geburtstagsgeschenk ist klar. Ey, wir schmeißen zusammen, wir kaufen ihm so ein richtig komfortables, so als mit Fußpolster oder so. Dann ist meine Toilette einfach der bequemste Ort in meiner ganzen Wohnung. Oder irgendwie, da lässt sich sicher irgendwie was einrichten. Nö, lässt sich einrichten. Ich musste gerade auch das Lachen verkneifen. Ah! Es geht gut los. Ja. Aber zu den Comics, um nochmal auf die Comics zurückzukommen. Also ich bin auch dafür, dass wir da gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber ich hatte die tatsächlich halt auch so, die anfänglichen. Und bei mir war das halt tatsächlich so, ich verbinde das sehr mit meiner Oma, weil meine Oma hat mir die immer mitgebracht. Und ich weiß noch, die haben damals immer so circa 5 Mark gekostet. Und das war immer so, wenn du dann 5 Mark mal von Oma gekriegt hast oder so, entweder hat sie das Comic selber mitgebracht oder du bist halt dann los in den kleinen Zeitungskiosk und hast halt irgendwie mit den 5 Mark hast dir einen neuen Asterix gekauft. Ich habe kein einziges mehr dieser Hefte. Ich glaube, sie sind alle irgendwo auf dem Flohmarkt, habe ich sie verkauft. Aber es kam letztens gerade doch erst ein neues raus, oder? Das kann sein, ich weiß nicht. Krass. Die sind auf jeden Fall jetzt, ich habe das gegoogelt, die sind auf jeden Fall jetzt wesentlich teurer, als sie halt damals waren. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, die liegen jetzt so um die, lass mich nicht lügen, 12 Euro oder so. Also es ist wirklich krass. Wie viel Euro sind 5 Mark? 2,50. Okay. Ja. Ja, irgendwie how so. Would I know? Es ist auch echt immer schwierig für uns, weil wir noch immer damals die Schilling gehabt haben. Und bei uns war 13 Schilling 1 Euro Bär. 13,5603. Ja, genau. Wow. Und 2 Schilling waren 1 Mark, oder? I don't know. Okay, das weiß ich auch nicht mehr. Ich war da viel zu jung. Ich war 10 oder so bei der Euro-Einführung. Einführung. Und ich habe, bis ich 10 war, nicht wirklich viel mit Geld zu tun gehabt, geschweige denn mit deutschem Geld. Also mit echtem Geld. Was? Nee, deutsches Geld. Was? Was war was du? Ja, aber ja. Wie kamen wir, also wollen wir vielleicht mal kurz erzählen, wie wir überhaupt dazu kamen, jetzt auf diese Idee zu kommen mit dem Asterix-Podcast? Weil man muss ja vielleicht erwähnen, wer sich diese ganzen Filme auch angucken möchte, kann diese wunderbare Filmbox auf Amazon bestellen. Wir haben die nämlich alle bestellt, weil die war im Angebot. Und in dieser Filmbox sind alle, lass mich jetzt nicht lügen, sieben Filme. Oh Gott, ich habe eben noch nachgeguckt und weiß jetzt schon nicht mehr. Der Wikinger ist ja nicht mit drin, ne? Genau, der Wikinger ist nicht mit drin. Dann sind es sieben. Also alle sieben Filme, angefangen eben von Asterix der Gallier von 67 bis hin zu dem letzten, ich glaube, das war Asterix in Amerika von 94. Ja, genau. Also die sind da alle drin enthalten, auf Blu-ray in richtig schöner, also schon schöner Qualität. Also ich finde, das kann man sich gut angucken. Klar, die sind halt alt teilweise, da kannst du, was willst du da halt sagen? Also es ist guckbar und ja, kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Warum ist da Asterix und die Wikinger nicht mit drin? Der kam 2006, wahrscheinlich ist das einfach, ich denk auch, weil das so ein Nachzügler ist, schätze ich mal. Einfach, oder die Blu-ray-Box gab's da schon, das kann auch sein. Ja. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, wann die Box rauskam. Mir ist übrigens auch aufgefallen, es gibt einige der Filme auf Amazon Prime, aber nicht alle. Mhm. Es gibt bis Asterix bei den Briten, glaube ich, komplett auf YouTube. Ach auf was. Auf YouTube? In ziemlich okayer Qualität mit richtig vielen Views. Also es wurde schon lange nicht mehr gelöscht. Offenbar gibt's da. Ja, Leute, keine ihr Ahnung. Braucht kein Geld ausgeben. Guckt das einfach über YouTube. Irgendwie. Kauft nichts. Aber die Blu-ray-Box ist schon geil. Die ist echt schön, ja. Vor allem hat man halt die ganzen coolen Gimmicks. Das ist ja so ein Sammler-Ding, oder? Was? Ja. Das ist ja auch so ein Sammler. Ja, das sowieso. Effekt. Außerdem hast du diese deutschen Dialekt-Tonspuren mit drauf auf der Blu-ray-Box. Ja, genau. Und das gab's ja übrigens schon seit den Comics. Also die Comics gab's ja auch schon in ganz vielen deutschen Mundart-Ausgaben, hieß das damals. Ja, da hatte meine Mom auch irgendeine Edition, die war mega anstrengend zu lesen. Aber waren da viele österreichische Dialekte und Mundarten dabei? Das war eher so deutscher. Nee, waren deutsche, oder? Kein einziger österreichischer. Ja, aber bayerisch war ziemlich nah dran. Ja, also bayerisch ist nah bayerisch, dran. Bayerisch, bayerisch. Ja. Oberbayerisch. Ja, genau. Ich habe nur einen nämlich versehentlich mal angemacht, ich glaube in Schwäbisch. Also ich habe das sogar aufgeschrieben, war dann so, mein Gott, was ist denn das für ein Dialekt hier? Ah ja, klar. Das war ja, klar. Das war das Hessische, oder? Ja, ich muss sagen, in der Zwischenzeit, wenn Bea sucht, ich habe den Asterix und Kleopatra mit hessischem Dialekt geguckt. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt, glaube ich. Das hat echt mega geil. Unglaublich gut. Es war so witzig. Habe ich da nicht auch? Ah ja, genau. Da haben die halt, die haben Sachen da rausgehauen. Ein bisschen was hatte ich auch gepostet, wo die halt hinterher, also allein schon, was mir noch hängen geblieben ist, Zuckerschnecksche und Lorbeerkränzsche. Das war Cäsar und Kleopatra. Zuckerschnecksche und Lorbeerkränzsche. Das war Asterix und Kleopatra. Und ich kann es auch nicht imitieren. Ich habe nur aufgeschrieben, irgendein deutscher Dialekt, what the fuck. Ich glaube, es ist Schwäbisch. Hessisch. Wir kennen uns ewig. Ich däten Handkes bevorzuge, halte Gosch. Das ist alles, was ich aufgeschrieben habe. Was ist das denn? Ja, hessisch. Ist das hessisch? Ja. Man muss auch dazu sagen, ganz kurz noch bevor wir weiter über die Filme reden, wir haben nicht die Realfilme geguckt. Nee, also stimmt. Es haben auch nicht alle der anwesenden Menschen den animierten Asterix im Land der Götter geguckt. Du hast dich durchgeklickt, jetzt lass mich nicht alleine. Aber ich habe den Abspann gesehen. Du hast auch nicht alles gesehen. Wow. Ich weiß, worum es geht. Du hast ihn geguckt. Ich weiß, worum es geht, ich habe alles gesehen, ich habe das Ende gesehen, ich habe den gesehen. Fertig. Aber wir zäumen den Gaul von hinten auf gerade. Das stimmt. Ja. Wir müssen ja beim ersten beginnen. Genau, und der erste ist Asterix der Gallier. Yay. Und Yvonne sagt es auf Französisch. Asterix. Le Gaulle. Der Gallier. Es ist Le Gaulle. Le Gaulle. Goll. Goll. Goll. Asterix der Gallier von 67. Der erste, genau. Asterix-Film. Unter Fans auch bekannt unter, kennst du den einen Asterix, welchen meinst du? Ja, den mit den Bärten. Weil das ist doch immer so, oder? Niemand kann sich wirklich die Titel von dem Kram merken, vor allem hier Sieg über Cäsar, wobei das ist halt eher mit den Aufgaben quasi. Nee, das ist erobert Rom. Nein, das ist erobert Rom, stimmt ja. Und erobert und Sieg über Cäsar ist dann der mit Fallballer und Asterix und Obelix als Legionäre. Ja. Der ist so langweilig. Aber wir können ja erstmal beim ersten bleiben. Der erste Asterix ist der mit den Bärten unter anderem. Das ist halt, es wird anfangs mal vorgestellt, worum es hier überhaupt geht. Und natürlich der Klassiker mit dem Jahre 50 vor unserer Zeitrechnung. Da war ja die Niederlage von, wie hieß der Typi hier? Cäsar. Nee, der Herrscher, der die Gallier unter sich vereint hat. Vercingetorix. So. Und der hat Gallien an Rom verloren, nur anscheinend dieses kleine Dorf in Arimorica in der heutigen Britannien eben nicht. Du weißt und so und die viel. Leisten Widerstand und die. Ja, ich wollte einfach wissen, was hier was ist. Und okay. Die Arimorica ist nämlich die Bretagne und Condate ist heute Rennes und Lutetia. Boah, das habe ich mir auch alles durchgelesen. Ja. Ich fand es nämlich irgendwie verwirrend, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe die Asterix-Filme sicher in einer einfach wahllosen Reihenfolge gesehen, ja. Als Kind. So, wann sie im Fernsehen liefen, habe ich sie geguckt. Und es war dann egal, in welcher Reihenfolge. Das ist ja das Gute, das ist eine geschlossene Form, also es ist ja egal. Ja. Aber umso eigenartiger ist es, wenn man die Filme in einer chronologisch richtigen Reihenfolge anguckt, dass nämlich Arimorica dieses Wort ganz, ganz spät eigentlich erst fällt. Also im ersten Teil wird davon nicht gesprochen und das Dorf, das Gallische, hat ja auch keinen Namen. Das stimmt, es hat keinen Namen. Nur das Genaueste, was man weiß, ist Arimorica, das ist halt dieses Gebiet, die Bretagne. Ja. Und da geht's eben ab und oh mein Gott, und da ist dann Cäsar und der besetzt sie und die wissen nicht, was sie tun sollen. Und Miraculix hasst Asterix, lustigerweise, zum Beginn von Asterix der Gallier. Ich weiß nicht, wie oft im ersten Teil Miraculix Asterix eine Nervensäge nennt und wie sehr vor allem Obelix und Asterix sich auch streiten. Ja, aber das ist ja normal. Das Krasse ist, dass tatsächlich in dem ersten Asterix-Teil halt Asterix natürlich die Hauptfigur spielt und Obelix eigentlich gar nicht als Hauptfigur vorgesehen war. So, ja, das genau. Ist halt auch super krass, weil hinterher hat sich quasi, also innerhalb dieser Filme hat sich quasi, oder der Comics dann wahrscheinlich auch, hat sich diese Freundschaft halt dann so entwickelt. Und darum hat Obelix auch in der ersten oder in diesem ersten Film halt überhaupt nicht wirklich so eine große Rolle und wird wahrscheinlich halt auch, ja, gar nicht so von Asterix als Kumpane irgendwie so akzeptiert oder wie auch immer. Ja, genau. Und das merkt man irgendwie noch ein bisschen. Die Stimmung ist da einfach noch so anders, genau. Das stimmt, ja. Wobei sich auch später noch sehr oft streiten. Ja, Asterix ist halt so ein bisschen bossy, ne? Ja. Herr Asterix. Der Herr Asterix. Obelix. Also ich muss sagen, ich finde den Herrn Asterix auch teilweise echt ein bisschen so, Ja, ist halt der Besserwisser. Gerade im ersten Teil ist er nur so bedingt sympathisch. Aus heutiger Sicht natürlich. Ich meine, das war halt damals, das ist 1967. Da wollte das halt was anderes. Es war halt nicht der mega sympathische Kerl. Er war halt stark und sein Hobby war die Jagd. Und übrigens wird sein Bart, habt ihr es mitbekommen, als aggressiv bezeichnet. Ja. Ehrlich? Ich weiß nicht, wie ein aggressiver Bart aussieht, aber offensichtlich hat Asterix einen aggressiven Bart. Ja, total. Also da brennen bei mir auch alle Sicherungen durch, wenn ich den Bart sehe. Wenn du den Bart siehst, ne? Ja. Ja. Hättest du auch gern so einen Bart? Es wäre mega geil. Das wäre ganz schrecklich. Ich glaube, das wäre ganz schrecklich. Ich glaube, das wäre mega geil. Ja. Schnauzer-Migi. Schnauzer-Migi. So wie Schnauzer Oleg. Ja. Oh nein. Oh. Müssen wir eigentlich drüber sprechen, dass eigentlich wir alle einen Asterix-Namen haben? Wir können darüber sprechen. Die Sache ist, wir sind quasi in einer WhatsApp-Gruppe mit einem Haufen sehr toller Menschen. Und manchmal wird die Gruppe umbenannt und dann passieren Dinge. Alle drei Wochen. So. Und zwischendurch waren wir mal ein gallisches Dorf und jeder, der ungefähr, ich glaube, 15 über den Daumen sind wir insgesamt. Ja, ich glaube auch. Hat einen gallischen Namen bekommen. Also mit einem X hinten. Das war aber auch. Nein, das war aber nicht auch der Männer. Mit einem X. Die Männer, genau. Was sagst du, Migi? Das hat gedauert, bis wir das so weit hatten, dass alle einen Namen bekommen haben. Ja, natürlich. Ich meine, wer in einem Gruppenchat mit allein schon 4 Personen ist, kann sich ungefähr vorstellen, wie chaotisch es mit 16 oder 15 ist. Ja. Großartig. Vor allem muss man sagen, wir haben uns ja alle die Namen auch gegenseitig gegeben, anhand unserer Verbindung oder dem Wissen, was wir über die jeweils andere Person haben. Richtig. Und das war das teilweise macht die Sache gar ja noch so ganz viel. Cool. Und manchmal ist das auch, ich wollte gerade sagen, es war gar nicht so einfach teilweise, weil ich bin ja relativ spät auch erst dazugekommen und ich kannte ja dann ganz viele auch gar nicht, persönlich zum Beispiel auch. Und das ist schon schwierig gewesen, aber jetzt haben wir alle unsere Namen. Ich schön. Weiß aber nur noch meinen. Ich weiß auch nur, nee, ich weiß Mikis auch noch. Aber auch nur, weil ich ihn vorhin gerade noch bei unserer Gruppe reingeschrieben habe. Also Miki war Competitix, oder? Ja, genau. Und Yvonne war, ich weiß es nicht mehr. Salamina. Wegen den Salami-Sticks. Den hat ich die war Steffi Ramenessa. Gegeben, oder? Ja, den hat mir Steffi gegeben. Weil ich Ramen einfach liebe. Ja. Auch ein guter Name. Ja, du so hast viel den dazu. Anderen hast du ja verweigert. Ich wiederhole ihn jetzt auch nicht. Nee, das war eine Beschimpfung einfach. Also, sorry. Was? Aber ja, ja soviel zu unseren gallischen Namen. Jesus. Ja, was? Redet zum ersten Jahr und da gibt's den hier, wir haben den Bauern, der Migis Lieblingsfigur ist das. Der sieht der Bauer, einer gewissen der Holzwurmhändler. Figur ein wenig ähnlich, ja. Ich mag den Holzwurmhändler sehr, sehr gern. Aber man muss dazu sagen, dass seine Geschichte eigentlich wahnsinnig tragisch ist. Also wenn man zuhört, was er in diesem Lied singt, ist es schon so, der hat ganz schön viel Pech gehabt in seinem Leben. Ja, das ist eine arme Sau, das stimmt. Ja. Die Story des ersten Films ist jetzt quasi die, da ist das Dorf und die Römer entführen Miraculix und oh mein Gott, was machen wir? Dann versuchen sie Miraculix zu erpressen und schleusen eben einen Typen ein, der das Geheimnis entdecken soll. Und dann braut Miraculix den Römern den Zaubertrank, der aber kein Stärke-Zaubertrank ist, sondern ein Haarwuchs-Zaubertrank. Und naja, mit Erdbeeren, genau. Und ja, das ist halt irgendwie doof. Und dann schleust sich Asterix ein und befreit Miraculix und alles wieder gut. Quasi. Das wird aber noch oft so quasi die Conclusio von den Filmen sein, so Asterix macht XY und alles ist wieder gut. Ja, das, also ganz ehrlich, das überrascht jetzt auch niemanden, dass ein Asterix-Film damit endet, dass sie im Dorf sitzen und Wildschwein essen und Trupperdix vom Baum baumelt. Lebendig. Wobei es im ersten Teil noch gar nicht so ist. Ja. Also da ist ja noch gar nicht der, vor allem, also das muss man generell sagen, im ersten Teil, den wir jetzt geguckt haben, Asterix der Gallier von 67, sind die Charaktere, wie eben Obelix, aber auch ganz viele andere, die später vorkommen, noch überhaupt nicht entwickelt, sondern einfach nur so Platzhalter, sage ich jetzt mal. Genau, und die es sind ist halt auch da, noch so, genau. Ja. Es ist auch noch so, dass zum Beispiel Gutemin ist gar nicht da. Ganz genau. Ja. Und ich glaube auch, dass Verleinix Automatik ausgearbeitet ist, glaube ich, auch ist. Nicht da, weil da gibt es noch mehrere Schmiede. Majestix schon, aber auch eher mehr schemenhaft als wirklich existent, ja. Oder? Genau. Und es ist auch noch die Zeitrechnung von Asterix, in der sich Hintergründe endlos wiederholen und ja. Generell Bilder endlos wiederholen. Ja, das stimmt. Also aber das auch Charaktere. Also es gibt so eine Szene, da rennt Asterix zurück in sein Dorf und da stehen einfach quasi Asterix und Obelix als Wachen vor dem Dorf und du denkst so, oh, ja, genau. Okay. Der eine Typ, aber das, der das sieht wirklich aus Sorry, oh Gott, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, sag. Das Witzige halt bei dem Film, was ich halt auch einen ganz einen krassen Fact finde, ist halt, dass die Verfilmung halt erfolgt ist, obwohl halt die Autoren überhaupt nicht davon wussten. Also es ist komplett ohne deren Einverständnis im Prinzip irgendwie erfolgt, habe ich gelesen. Krass. Und der Film wurde halt trotzdem veröffentlicht. Hm. Okay, das wusste ich nicht. So, und dann hat es wohl irgendwie, oder wurde auch angefangen, irgendwie einen zweiten Film zu produzieren. Und das wollten die halt nicht, weil sie dann an einem anderen Projekt akribischer selbst gearbeitet haben. Und dann wurde halt komplett alles Material, ich glaube Asterix und die goldene Sichel oder so, wurde halt, musste komplett vernichtet werden. So, das Krass. Wurde halt einfach komplett platt gemacht. Und vielleicht ist das halt auch so der Grund, weil das halt, ja, gar nicht so sehr anscheinend abgesprochen war mit den eigentlichen Autoren, dass das halt alles auch so mit den wiederholenden Bildern und dass das halt alles noch nicht so passt und so, weil es, die haben da halt nichts mit zu tun gehabt, gefühlt. Ist aber auch krass, dass da eigentlich schon ein Film in Entwicklung war und der eingestampft wurde, wenn dann trotzdem das Jahr drauf schon der zweite Film kam. Ja, wie gesagt, ich hatte das tatsächlich so beim Überfliegen, ist mir das irgendwie hängen geblieben. Aber der zweite Film war dann ja halt ein komplett anderer. Also die Goldene Sichel gibt's ja anscheinend nicht als Zeichentrickfilm. Also stimmt, glaubt ihr, dass die Goldene Sichel dann irgendwann auftaucht, so als WikiLeaks oder so? Lost Tape, das wäre geil. The Lost Tape of Asterix. Würde ich feiern. I don't know. Und ich würde ihn sicher gucken. Natürlich, ich würde alles gucken. Ja. Außer es ist animiert. Ich habe noch eine Frage zum ersten Teil. Ich meine, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Wir haben einen Haufen Filme zum Durchackern. Mhm. Habt ihr Lieblingsszenen oder Lieblingswitze aus dem ersten Asterix? Ich guck mal gerade. Also ich fand's halt ganz witzig. Also als Fakt nochmal, dass Miraculix im Prinzip erzählt, dass der Zaubertrank ja nicht nur verschiedene Wirkungen haben kann, wenn er ihn abwandelt, wie zum Beispiel dieses Haarwuchsmittel oder so, sondern er kann halt unterschiedliche Geschmacksrichtungen annehmen. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, das stimmt. Er erzählt halt so, dass es irgendwie nach Hühnersuppe schmecken kann oder nach Creme Brûlée oder irgendwie sowas, hat er, glaube ich, gesagt. Das fand ich total witzig, weil es ist halt einfach, ja, ein lustiger Fact. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt was mit der Wirkung zu tun hat, aber er kann angeblich den Geschmack des Zaubertranks variieren. Das fand ich auch ziemlich weird, weil das geht ja in den zukünftigen Teilen so ein bisschen verloren. Das stimmt. Auch das aber quasi irgendwo haben sie das schon mal gesagt, wonach der dann schmeckt. Irgendwann kam noch mal diese Frage auf. Und da haben sie es noch mal gesagt, irgendwie, dass das halt variieren kann. Aber ja, es wird halt nie mehr so thematisiert. Er hat ja auch unterschiedliche Farben in den unterschiedlichen Filmen. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Weil in der mit den Briten ist er ja rot wie Rotwein. Genau. Und später raus ist er dann mal wieder ganz giftgrün und oder gelb. Oder gelb. Aber was ich auch krass finde, ist, Miraculix selber trinkt ja nie seinen Zaubertrank, ne? Ja. Ich verstehe nicht warum. Also ist das so ein Druidending, dass du halt einfach deinen Zaubertrank nicht selber trinkst so und dir halt den Arsch retten lässt von anderen Leuten? Oder was spricht denn dagegen, dass er sich selber einfach mal so ein Schlückchen nimmt? So, ich habe das nicht verstanden. Vielleicht ist mein Gedanke auch dumm, aber ich habe aber auch drüber nachgedacht. Nicht? Also es hätte ihm schon einige Male den Arsch retten können, wenn er so ein kleines Zaubertrankfläschchen gehabt hätte. Ja. Ich glaube, da gibt's unterschiedlich. Also ich würde unterschiedliche Ansätze in den Raum werfen. Entweder ist es, weil da irgendwas Gesundheitsgefährdendes drinnen ist und der hat es niemand gesagt. Setzt sie alle unter Drogen. Ja, genau. Sie sterben alle langsam vor sich hin und sind nett zu ihm. Vielleicht ist da irgendwas drin, was bewirkt, dass sie ihn gratis füttern und bei sich leben lassen. Weil er verkauft ja auch nichts. Woher bekommt er Geld? Der Druide wohnt jetzt hier. Das ist übrigens Miraculix, unser Druide. Und es ist einfach ein Zaubertrank. Ja, trinkt mehr Zaubertrank. Aber Geld ist ja generell bei den Galliern nicht wirklich im Spiel. Bis später dann schon mal. Also gerade bei dem neuesten Animierten ist es ziemlich deutlich, dass Geld schon auch eine Rolle ja, spielt okay, bei Asterix im Land der Götter. Ja, das stimmt. Aber das ist klar, aber das ist ja auch einfach, weil das war ja ursprünglich ein Werk für eine Jugendzeitschrift und die Filme waren auch Zielgruppe Kinder bis Jugendliche. Mhm. Da haust du kein monetäres System rein. Nee, natürlich nicht. Da geben sich viel zu viele Fragen, die keinen Sinn machen. Und ja, hat der Migi einen Lieblingswitz oder einen Lieblingsmoment aus dem ersten Asterix? Ja, natürlich. Also bei mir ist es wirklich der Holzwurmhändler. Den feiere ich total. Ich mag den Song von ihm auch sehr, sehr gern, den er da singt, auch wenn er mega tragisch ist. Ich mag auch den Umgang von ihm und Asterix, auch wenn Asterix ihn eigentlich nur verarscht. Was ein bisschen, also auch, wie du schon sagtest vorhin, dass das Asterix halt noch so ein bisschen unsympathisch macht. Ja, gerade mit, stimmt, gerade im Umgang mit diesem Holzwurmhändler ist ja, er echt ein bisschen so, wow. Ja, vor allem ist er nicht so, der Typ ist schon mega arm dran und hat irgendwie seine Frau verloren und alles verloren eigentlich. Sein Geschäft läuft nicht und Asterix sagt ihm einfach, ja, du könntest Holzwürmer verkaufen. So, okay, der arme Kerl. Ja, ich finde es auch, und er sagt ja auch dann die ganze Zeit über ihn, wie dumm der nicht ist und haha. Ja, eben. Dieser Vollidiot, das ist so, okay, Asterix. Calm your tits, Mann. Brauchst nicht so nach sein. Calm your tits, man. Und ich mag aber auch noch sehr gerne das mit den Erdbeeren und dem Zaubertrank. Also generell dieses, wie Asterix und Miraculix auch, dann die Römer rumschicken. Das ist ja auch voll die Assis. Das ist ja auch irgendwie. Das ist schon richtig asozial, ja. Aber es ist super witzig, wie sie da einfach stehen mit diesem kleinen Körbchen. Einfach jede Erdbeere einzeln essen. Dann so, ein bisschen zu sauer. Oh, die muss ich nochmal probieren. Das nächste Mal ein bisschen reif. Dann nimmt er einfach die letzte Erdbeere. Und der Römer steht da nur und guckt so und denkt sich so, das ist jetzt nicht sein Ernst, er frisst doch jetzt nicht die Erdbeere auf. Und er tut's. Ja, das ist schon gut. Doch, das ist mega. Mir tun die immer so leid, mir tun halt da die ganzen eben, die, und warum werden die immer alle vom Gaius Bonus in den Zirkus geschickt, wenn sie was gut gemacht haben? Das passiert zweimal in dem Film, glaube ich. Der Zirkus. Sehr gut, du kommst nach Rom in den Zirkus und der geht rechts ums Eck weg. Und es ist so, okay, was ist im Zirkus? Ist ein Codewort für, du wirst den Löwen vorgeworfen? Nee, die freuen sich ja. Der wird ja belohnt, der freut sich ja. Ja, ja, ja. Also der darf sich den Zirkus angucken. Der darf sich das angucken dann. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann vertraue niemals dem Gaius Bonus. Ich glaube, das ist Gaius Bonus, ja, ja. Im ersten Teil schon noch, ja. Das ist übrigens, glaube ich, mein liebster Moment so aus dem ersten Asterix, einfach weil es so harmloser und dummer Humor ist, dass er heute noch genauso funktioniert, ohne irgendwelche Bezüge zu Gesellschaft whatsoever, dass Gaius Bonus Druide nicht sagen kann, sondern stattdessen einfach sagt Ruine oder Drehtüre oder Rosine. Ja, das ist mega gut. Und das ist einfach so mein Humor. Ich habe einfach so gelacht darüber. Ich habe das total vergessen. Und ich habe hier einfach diesen scheiß 1967er Asterix der Gallier und lach, dass ich fast vom Sofa fahre. Drehtür. Mein absoluter Lieblingsmoment ist, wo Julius Caesar auftaucht und Gaius Bonus sagt, Juju Zeze. Das ist so dumm, ey. Juju Zeze. Aber ich heule schon wieder was. Ich finde das einfach so lustig. Oh Gott, was ist mit mir? Ich werde alt. Ich kenne das auch. Ein einfacher Mensch. Diesen einfachen Humor. Ich mag zum Beispiel auch den S-Fehler, dieses Lispeln von Caligula Minus einfach mega ja, gerne. Ja, das ist einfach so geil. Wie immer die Zunge raushängt. Das ist einfach so geil. Oh Gott. Anywho, that's a laugh. Und zum Abschluss des ersten Films, ein Teil dieses Podcasts, den wir noch nicht angesprochen haben, Überraschung, Überraschung. Wir labern hier nicht einfach nur über die Filme, sondern wir verbauen das Ganze in ein kleines Quiz. Das heißt, ich verbaue das Ganze in ein kleines Quiz, weil ich bin der Quizmaster. Und Yvonne und Migi sind die Kandidaten. Oder auch Opfer genannt. Ja. Das ist jetzt dahingestellt, ja. Und zwar am Ende von jedem Film, den wir besprechen, den nächsten wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil das war ja jetzt allgemein, gibt es so ein, zwei Fragen zum Film. Und wer am Ende die meisten hat, der, keine Ahnung, bekommt einen imaginären Schluck vom Zaubertrank. Geil. Yay. Ahu. World of Tanks. Aber wie machen wir das jetzt mit dem Antworten? Ihr ruft nicht allzu laut, ihr sagt euren Namen. Und ich entscheide, wer als Erster dran war. Ich mache super Fehlentscheidungen, ich freue mich schon, dass mich irgendjemand total hassen kommt, weil ich irgendjemandem Vorzug gebe, angeblich. Und dann darf die Person antworten. Okay. Also nicht okay. Name rufen und dann direkt antworten, weil sonst ist es doof, wenn der andere eigentlich schneller war. Aber ich rufe aber Ivy, weil das ist genauso kurz wie Migi. Ja, das stimmt. Weil wir Yvonne könnten, dauert viel länger. Wann sagst du Yvonne? Wir könnten das theoretisch auch so machen, damit es wirklich gleichberechnet ist, dass ihr Namen wie Asterix und Obelix sagen müsst. Ich will Asterix, weil ich mochte Asterix immer. Okay, cool, mir ist Obelix. Ja, ich habe mich eh für Obelix entschieden. Okay, cool. Cool. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, ich höre euch. Ich höre, wer als erstes antwortet. Also. Okay. Warte ganz kurz noch, bevor du vorliest. Wenn jemand reinruft, dann darfst du die Frage nicht mehr fertig vorlesen. So wie bei Elton. Ja, genau. Dixi. Und wenn, aber wenn dann die andere Person die Frage noch fertig hören will, darf sie dann oder darf sie nicht? Das müsst ihr euch ausmachen. Mir ist es egal. Ja, ich bin dafür, so wie bei diesem Quiz-Ding von Stefan Raab. Ich glaube, da haben die dann die Frage noch fertig hören dürfen, oder? Ja, genau. Okay, also, cool. Wenn der Erste unterbricht, muss er dann antworten. Darf der andere. Okay, cool, passt. Oh, wenn ich gewusst hätte, dass wir das so machen, dann hätte ich aber die Fragen anders formuliert, damit sie ein bisschen tricky und fies sind. So zum Beispiel. Ist egal jetzt. 50 vor. Okay, scheiße. Jesus, jo. Also, ich bin aufgeregt, okay? Ich bin aufgeregt. Nicht vergessen, Yvonne ist Asterix und Migi ist Obelix. Und jetzt ist die erste Frage. Wir hatten ja schon das Thema, dass sich der Zaubertrank verändert über die Filme. Welches Tier ist in diesem Film eine Zutat für den Zaubertrank? Oh Gott. Gibt's Minuspunkte? Nee. Obelix. Du kannst halt nicht 1000 versuchen. Ja, okay, dann gibt's Minuspunkte. Obelix, ja, sag. Der Frosch. Nein. Verdammt. Dann sage ich jetzt einfach, oh Gott, warte. Wildschwein? Nein. Will noch wer, schließe ich die Frage. Ja, ich will noch mal. Ja, Spinne. Nein, mein Gott, okay. Also die erste Frage. Yvonne darf dann aber auch noch mal. Nee, ich weiß nichts. Ich habe überlegt, ich weiß nichts. Okay. Trete zurück. Du darfst aber noch mal. Hau noch Fisch, irgendein Tiere. Fisch. Nein. Okay. Aber super knapp. Gesucht wäre der Hummer gewesen. Fuck. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da habe ich sogar drüber gelesen, dass er das manchmal da reintut, um den Geschmack zu verfeinern. Das heißt, im ersten Teil, ich hoffe, dass es überhaupt stimmt, aber es kriegt ja eh niemand Punkte für diese Frage. Nee. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Die geht auch um den Zaubertrank. Und wir haben das sogar vorhin schon besprochen. Nein. Ich habe nicht aufgepasst. Du hast es sogar gesagt, Alte. Okay. Ja, was ist jetzt? Ja, los. Welche Geschmacksrichtungen kann der Zaubertrank nicht haben? Fischsuppe, Creme Brûlée, Eisbein mit Sauerkraut, Käseomelette. Obelix. Achso, ja. Fuck. Käseomelette. Falsch. Nein. Fischsuppe. Nein. Was? Er kann doch... Creme Brûlée. Lies die Antworten nochmal vor. Ja. Es ist welche nicht kann Creme er nicht Brûlée, haben? Eisbein mit Sauerkraut. Ihr müsst vorher euren Obelix. Namen sagen und dann könnt ihr antworten. Ja, Obelix. Eisbein mit Sauerkraut. Nein. Was? Asterix, Creme Brûlée, fuck man. Genau. Verdammt, er hat das Scheiß, mal. Das andere, was er haben kann, ist noch irgendein Soufflé. Ich hab mich eh vorhin vertan. Es gibt Fischsuppe, Käseomelette, Eisbein mit Sauerkraut. Ach, fuck. Es gibt noch irgendwas Süßes. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber ich weiß es jetzt nicht. Egal, ich hab gewonnen. Yay. Asterix hat gewonnen. So viel zum ersten Teil, liebe Kinder. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Und zwar 1968, Asterix und Kleopatra. Und den kann man sicher auch toll auf falschem Französisch aussprechen, bitte. Asterix et Kleopatra. Sehr gut. Und zwar passiert hier wieder nach einem ewigen Vorspann, das habe ich hier extra betont stehen, das ist nämlich der auch dann in Realfilmen verfilmt wurde. Asterix und Obelix, dem ägyptischen Architekten und Bauherren Numerobis helfen müssen, einen Palast für Kleopatra zu bauen. Und zwar hat Kleopatra eine Wette gegen Cäsar am Laufen, der behauptet, sie schafft es doch nie rechtzeitig. Und natürlich, der gute Cäsar ist ja zumindest in Asterix und Obelix Filmen eine richtig linke Socke, also im Sinne von schlecht. Und versucht natürlich, das irgendwie zu sabotieren. mit diversen Hilfsmittelchen, was auch immer, und Asterix und Obelix kämpfen dagegen. Spoiler, am Ende klappt es natürlich doch. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Und erstmal vorweg, auch diesen Film gibt's eben, wie gesagt, in einem ziemlich coolen deutschen Dialekt. Und zwar, das war? Hessisch. Hessisch. Ah ja, hessisch. Klar. Jetzt hätte ich bitte gerne eine Hessisch-Kostprobe. Hattest du ja gerade. Du hast mir sogar gesagt, Schneckche. Oh Gott, ich finde das so schrecklich. Ich stelle mir da einen total, einen richtig, richtig schönen Mann oder eine schöne Frau vor. Ist so super, super sexy. Und die sagen dann jeweils einfach solche Dinge. Da denkst du auch so, boah. Aber was war dieser eine charakteristische Satz von Miraculix, also diese Leiter runterkam, der war mega geil. Irgendwas mit Hui und dann noch irgendwas ganz Ja, allein wenn er da so runterrutscht, dann so Hui. Das habe ich einfach nicht verstanden. Ei Gude. Stimmt, genau. Ei Gude. Ei Gude. Was bedeutet das? Moin. Was ist das heißt guten Tag? Ja, es ist einfach so Hallo, glaube ich, oder? Ja. Ei Gude. Was machst du denn hier? Ja, stimmt. Ei Gude, was machst du denn hier? War wunderschön. Das ist so dumm. Mystische Schnipple. Ja. Oh Gott, ich will die alle angucken. Ich will die alle angucken. Ja, ich auch. Jeden Dialekt. Berlinerisch ist schlecht. Da habe ich reingeguckt. Sächsisch habe ich auch noch Bock drauf. Ja. Welchen gibt es in Schwörerdeutsch? Also Erkel und Stefan? Den letzten. Asterix in Amerika gibt es in Schwörerdeutsch. Ach. Ja. Ist halt auch nicht der beste Asterix. Wir nehmen uns Schweig still, Unwürdige. Wow. Okay, also sprechen wir später drüber. Wir haben Winter in Gallien und Asterix und Obelix und Idefix wohlbemerkt entfliehen dem natürlich mit, ich glaube Miraculix kommt auch mit. Ja. Ja. Weil Miraculix ist ja quasi der Homie von dem Ägypter-Typi. Von Numerobis. Ja, Numerobis. Yes. Und Kleopatra ist ziemlich anstrengend. Ja, vor allem diese eine Szene, wo sie mit Cäsar schimpft und mega schnell und hochgepitcht redet, ist halt echt. Also gleich cool. Die Einführung. Das wäre ja ursprünglich eine Frage fürs Quiz gewesen, aber die beiden wollten ein Beispiel. Die Beispielsfrage war, wie viele Vasen zerschlägt Kleopatra in diesem ersten Gespräch mit Cäsar? Ich habe schon wieder vergessen, wie viel das war. Das wäre so eine drei. Gute Frage gewesen. Ja, stimmt. Also, drei. Das gilt jetzt aber nicht. Nee, es wäre. Das wäre eine ziemlich gute Quizfrage gewesen. Ja, das stimmt. Und außerdem hat Cäsar hier plötzlich weiße Haare. Das stimmt, im ersten hat er noch schwarze, ja. Und another first time, das sind das erste Mal tauchen die Piraten auf. Oh, ich liebe die Piraten, ne? Oh, ich finde die so großartig. Wobei ich liebe die nämlich auch so sehr. Ich auch. Ich finde es am Anfang schon ziemlich krass, dass der Schwarze, der immer oben steht, einfach nicht ordentlich reden kann. Das hat schon so, das, okay. Das ist echt noch so schlimm in den Anfängen von Asterix und Obelix. Und ganz ehrlich, das zieht sich ziemlich lange in der ganzen die Reihe. Die Ömel! Einfach blatantly racist, ja. Ganz ehrlich. Aber das Witzige ist, wenn ihr den Film mit dem hessischen Audio-Dialekt guckt, dann spricht der Pirat bayerisch. Dann hast du den schwarzen Piraten da oben mit dem bayerischen Akzent. Okay, das ist ziemlich witzig. Das ist mega. Das Einzige, was man Asterix in all seinen potenziellen rassistischen Darstellungen unterschiedlicher Ethnien zugute rechnen kann, ist, dass wirklich also sie wirklich in alle Richtungen austeilen. Ja. In alle ja, Richtungen. Das stimmt. Außer die Franzosen selbst eigentlich, wobei es ja an sich schon eine Persiflage auf die Franzosen ist. Ja. Genau, das aber ist nämlich die. Die Briten kriegen ihr Fett ab, die ja. Römer, die Italiener, Afrikaner, der Nahe Osten, Spanien, später eben die nordischen Länder. American Natives quasi, die nordischen Länder. Wir hatten auch schon, es gibt ja einen, wo er zu Beginn alle Länder vorstellt und alles so durchgeht mit den Flaggen und Hallo sagt. Ja. Und erst bei Japan, bei der japanischen Flagge, zieht er seine Augen zu Schlitzen und sagt Yokohama. Das ist so schlimm, das ist so, so schlimm. Das ist eine meiner Lieblingsszenen. Super witzig. Ja. Das ist einfach mega racist. Ja, aber witzig. War witzig. Oh nee. Gott, Vicky. Also, aber das Ding ist, dass man das halt in der damaligen Zeit sehen muss, in der einfach die Medienlandschaft generell noch super blind war für sowas. Und deswegen kann man das nicht aussondern. Yokohama. Es ist einfach nicht lustig. Doch, es ist mega lustig. Ich lache auch immer. Nein. Entschuldigung. Ja. Moderier weiter, wir sind schon wieder leise. Was wir auch haben, ist ein singender Tiger, Löwe, Löwe. Ist ein Löwe. Oh, der ist toll. Oh, das aber ist mein Spirit Animal einfach, dieser Löwe. Ich verstehe nicht, wieso der kein. Es kann kein Löwe sein, weil der hat keine Mähne. Das hat mich auch gewundert. Aber vielleicht ist es einfach ein weiblicher Löwe. Nur weil er ein bisschen tiefer, nur weil er ein bisschen tiefe Stimme hat. Ja, aber dann wäre es ja eine Löwin. Ja, aber Gendern war jetzt damals auch noch nicht so top aktuell. Nicht mal, wenn es eine Löwin ist. Bea Yokohama. Ach, Jesus. Ja, ich habe hohe Anforderungen. Ich merke das schon. Ich bräuchte hier 20 Bier oder so. Das ist ja. Das passt. Ich liebe den schon. Löwen. Ich liebe den Löwen. Ich will auch den. Ich will den haben. Ich will, dass er in meinem Leben existiert. Alleine, wie er einfach mit den Tänzerinnen in der Reihe steht. Und mittanzt und dann mit seiner Pfote in das Feuer langt, weil er sich da so abstützen will. Und dann auf diesem Stück Seife durch den ganzen Palast rutscht und schreit wie am Spieß. Es ist alles so großartig. Ich liebe diese Szene so. Und das der sieht immer so dumm aus. Und vor allem, das ist richtig harmloser Humor und ich liebe sowas einfach. Ich liebe es. Und es ist so ultra dumm. Das stimmt. Das ist super. Und auch dieser Vorkoster kommt ja aus derselben Schiene von Humor. Ja, dann der Vorkoster. Also, Ula, Ula. Ula, ja, ich wollte gerade sagen. Das ist ja nämlich auch der Asterix-Teil mit Pudding mit Arsen. Ist jetzt gesagt. Ja, ja, das ist der beste Song der ganzen Welt. Ganz ehrlich. Das. Und die Maus, die währenddessen. Ja, aber das Krasse ist ja auch, dass der nicht nur diesen einen Top-Hit hat, sondern er hat auch noch Appetit kommt beim Essen, was auch einfach so der zweitbeste Song ist. Ohne Witz, der hat so, also die Songs in dem Asterix-Teil sind einfach nur, die sind einfach grandios, die sind so witzig. Das ist alles großartig, liebt es auch völlig. Ja. Ich finde auch, dass da irgendwie schien Asterix fast in ein bisschen Musical-Schiene zu gehen. Und es war richtig cool, überraschenderweise. Ich glaube, das war auch so ein also bisschen. Also Appetit kommt beim Essen. Entschuldigung, Alter, die tanzenden Schinken? Nee. Was ist das? Das ist das Beste. Und die Käse, die die Münder, die Löcher ja, von Käse. Ja, und dann Münder. Schmelzen sie in diese Wüste zusammen. Und dann kommt dieses Dromedar, ich wollte gerade sagen, und dann so, aber ich bin ja kein Kamel, ich habe doch bloß einen Höcker. Irgendjemand, wer war das? Irgendjemand, es war ein super normales Gespräch, halt so eher Erwachsenengespräch, und also, ja, ist das jetzt ein Kamel oder ein Dromedar? Und er dann so, ich weiß, dass das Asterix ist, das ist ein Kamel. Und dann so, hey, du bist ganz schön cool. Ja, und da hat man halt wirklich noch was gelernt. Außerdem Leben. Gab es in diesem Asterix auch diesen weirden Charakter von Cäsars Spion. Ja, stimmt. Ja, mit dem Tarnumhang. Der quasi dieser Blob war und sich in wahllose Gegenstände einfach verwandelt hat. Der war mega geil. Es gab generell mehr, also viel, viel mehr einzigartige Charaktere. Also im Vergleich zum ersten vor allem. Vor allem halt auch interessante Gegenspieler. Wenn man halt sich den Haupterzrivalen jetzt mal anguckt, der Pyradonis. So, der ja die ganze Zeit lang auch versucht, Numerobis da irgendwie Konkurrenz zu machen und ihn da zu boykottieren. Hm. Der war halt auch schon krass gewitzt, so, ne? Der hat ja einiges versucht. Das stimmt. Die Arbeiter, die da irgendwie aufbringen wollte und dann irgendwelche Stories erzählt, so, schmeißt die Arbeit hin und so. Dann boykottiert er die Schiffsladung. Dann irgendwie versucht er, die in diese Pyramide zu locken. Und dann die Pyromaten. Die Pyromaten. Die Piraten, verdammt. Die Piraten hetzt er ja auch in den Nil quasi. Ja. Das ist ja der zweite Auftritt von den Piraten und sie scheitern schon wieder grandios. Ja. Ja. Die Armen. Das stimmt. Die sind halt echt arm. Und der Vorkoster mit Ula Ula. Ula aber den Ula. Hatten wir eh. Du kannst das Geräusch so gut nachmachen. Ich mag, klingt ich echt wie im auch Film. Einfach. Was ich auch geil finde bei dem Teil war, dass sich Obelix zum ersten Mal verkleiden, also versucht hat, sich zu verkleiden, damit der Zaubertrank bekommt. Das war halt echt. Dieser Gag ist so groß. Der funktioniert jedes Mal wieder. Vor allem, er legt sich halt einfach nur so eine Haube über. Anstatt das, weißt du, er denkt so, das. Ja. Das ist so dumm. Also das Beste ist auch wirklich, also es kommen dann immer dazwischen andere und beim letzten Versuch kommt er einfach zweimal hintereinander und ist so, okay, ihr habt den Witz so sehr ausgereizt, dass er immer noch, aber er ist immer noch mega geil. Voll. Das ist generell ziemlich lustig, dass Asterix bei vielen Filmen, die schon etwas älter sind, diesen Dinge dauern lang Humor haben. Ja. Den ja Family Guy zum Beispiel auch aufgegriffen hat und extrem übertrieben hat. Aber dieses Dinge werden lustig, weil sie lang dauern, hat Asterix teilweise gerade dann in den späteren auch nochmal wirklich schon drin. Ja, total. Das fand ich ziemlich lustig. Also es ist nicht immer nur der klassische Slapstick. Mhm. Das hat ja auch der Asterix im Land der Götter natürlich 2014, der hat auch einiges von dem drin. Ich finde den wirklich ziemlich lustig. Aber, anywho. Ey, nach all dem Pudding mit Arsen und all dem Kram, wolltest du noch was sagen, Yvonne? Ja, und zwar Obelix darf in diesem Film zum ersten Mal vom Zaubertrank probieren. Genau, das stimmt. Und zwar in der Pyramide, weil sie sind ja in der Pyramide gefangen, wurden da eingesperrt. Und Obelix darf halt nie was vom Zaubertrank, hat es ja vorher auch schon versucht, irgendwie vergeblich. und dann darf er tatsächlich 3 Tropfen von dem Zaubertrank probieren. Und rettet damit halt alle gefühlt. Also er rammt da sich durch die Pyramide und ja. Aber das ist einer der wenigen Momente, wo er tatsächlich mal in den Genuss kommt, nochmal von dem Zaubertrank zu naschen. Er schlägt ja vorher sogar fehl, oder? Weil er kriegt den Zaubertrank, dann läuft er rum und sie laufen im Kreis. Und dann kommt Idefix und rettet ihn. Idefix, kommt dann noch und ja, das stimmt allerdings. Das ist übrigens, weil ich glaube, Yvonne, du hast gesagt, du hast von den Realverfilmungen gar keinen gesehen? Ich habe die bestimmt mal irgendwann gesehen, aber aktiv gar nicht mehr drüber nachgedacht und auch nicht nochmal geguckt jemals. Ja, ist bei mir das Gleiche. Hast du die gesehen, Migi? Nee, ist bei mir genau das Gleiche wie Yvonne. Ich habe sie irgendwann mal an einem Feiertag oder so im Fernsehen vorbeigesappt und dachte mir so, nee, und das war's dann. Das Ding ist, die sind nicht mega schlecht, die greifen halt einfach den Humor ihrer Zeit etwas auf und vermischen den mit die Comicvorlagen. Das Ding ist, es ist mega ich weiß nicht, irgendwie halt cringy als Zuseher, wenn man reale Figuren und Menschen sieht, die sich echt auf halt in diese Charaktere, in diese Zeichentrick-Slapstick-Charaktere so reinfühlen. Das ist halt das Ding, weil die Charaktere sind einfach mega überzeichnet und beschränken sich auf eine Sache und also eine Eigenschaft und das funktioniert halt bei Schauspielern nicht. Jein, also das müsste man ja eigentlich dann den Realverfilmungen zugute halten, dass sie sich sehr an das Vorbild gehalten haben. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann funktioniert es ja so relativ gut. Das Einzige, was ich jetzt nur sagen wollte, also der Asterix-Film wurde ja quasi komplett real verfilmt. Mhm. Ziemlich, ziemlich getreu der Vorlage. Und weil wir nämlich gerade diese Szene mit den Pyramiden hatten, wo sie drin gefangen sind, das ist eine ziemlich coole Szene in der Realverfilmung. Da wird nämlich in der Dunkelheit plötzlich, also ihre Augen in der Dunkelheit werden quasi zum Comic. Das ist ziemlich cool. Da sind ihre Augen dann gezeichnet, als wäre es ein Zeichentrickfilm. Und wenn sie dann wieder rauslaufen, dann ist es plötzlich wieder Realfilm. Okay, das ist ziemlich cool. Und das fand ich nämlich damals ziemlich witzig, weil es ist halt normalerweise immer so getrennt, Asterix und Obelix Realfilm, Asterix und Obelix Zeichentrickfilm und da war es halt vermischt. Und ich muss auch sagen, die Schauspieler sind cool und vor allem bei den Realverfilmungen ist am Ende auch immer irgendwelche coolen Cameos und so. Da war zum Beispiel damals dann Zinedine Zidane, der ja zu dem Zeitraum genau den Headbutt verteilt hat und ein Held geworden ist, ein französischer. Hat er dann den Headbutt im Film verteilt auch? Nein, aber er war da und hat mit so einem riesigen Lederball Fußball gespielt und den irgendjemand an den Kopf gepfeffert und so Kram. Das ist echt lustig. Ich glaube auch irgendwie so Shaq O'Neal oder Michael Jordan oder so Kram ist da auch irgendwie rum. Also die absurdesten Cameos passieren Die absurdesten Cameos passieren in Asterix und Obelix Schlusssequenzen im Realfilm. Okay. Wie gesagt, also wenn man sich echt, wie du sagst, dadurch, dass die Charaktere so überzeichnet sind, ist es echt so ein bisschen cringy, in Realfilm anzustehen. Aber wenn es passt, dann ist es echt so, ja, gucke ich halt Asterix und das sind echte Menschen, die sich so mega zum Deppen machen. Aber ist geil. Aber weil du gerade sagst, die Schlussszene, ich mochte bei Asterix und Kleopatra die Schlussszene sehr, sehr gerne, weil sie da das Bild vom Comic tatsächlich einfach reingemacht haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das, glaube ich, war bei den anderen dann nicht mehr so, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ist Asterix und Kleopatra der, wo sie die Schlussszene quasi auf diesem Schiff haben, wo sich dann Obelix noch beschwert drüber, dass hier kein Wildschwein ist und so? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Schlussszene bei Asterix und Kleopatra war schon im Dorf. Ja, und dann am Ende kommt dann nochmal das Dorf. Ach nee, das ist ja, Cäsar hat da quasi eine eigene Schlussszene und die sitzen beim Essen. Ja. Mit dem Spion und allen drum und dran. Ja, genau. Ah. Sorry, ich muss einen Schluck trinken. Das Ganze ist okay. Anywho, ich glaube, gibt's noch irgendwelche Schwenke zu Asterix und Kleopatra? Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Dann kommen wir zum Quiz-Teil. Quiz-Time. Ich hätte eigentlich total gerne so einen eigenen Jingle. Irgendwie so dumm. Quiz-Teil. Yes. Oder einfach nur die Assi-Tröte 10-mal. So, Quiz-Teil. Ich kann echt höchstens so das hier geben. Nee, das alles, oh Gott, was das ich hat habe. Mich irgendwie total erschrocken, weil der Sound viel mehr Tiefe hat. So das war so, das war einfach so, wieder aufwachen, Leute. Das ist das Einzige, was ich leider habe. Für alle, die jetzt schon abgeschaltet haben. Jetzt sind alle wieder wach. Okay, wieso hast du dieses Geräusch? Weil wir doch die letzte Folge war ja mit Benny und Phil und Thomas und Chris und da haben wir über die Switch geredet und deswegen habe ich den Switch-Sound gespeichert in meinem Soundboard. Aber das ist doch ein Schnipp-Sound. Ja, das ist das Switch-Geräusch. Das ist, wenn du den Joy-Con an die Switch ransteckst, dann macht es so. Und auch bei den ganzen Trailern am Anfang. Das ist der berühmte Switch-Click-Sound. Ja! Das habe ich mir jetzt spektakulärer vorgestellt. Ich dachte auch, dass wir irgendwie. Wow, ihr seid beide solche Pflaumen, ey. Ihr habt doch beide eine Switch, ihr kennt das. Aber meine klingt nicht so. Meine ist immer auf lautlos. Ihr seid solche Pfeifen. Das ist kein Switch, das ist einfach jemand Hashtag schnippt, ihr Idioten. Gamer Girl. Oh Gott, okay. Ey. Wir spielen jetzt sehr das Quiz-Duell. Gut. Yvonne ist wieder Asterix, Michi ist Obelix. Ja. Die Frage ist fies. Oha. Das wird sicher wieder sowas, was niemand weiß. Und ich muss dann Hinweise geben und dann wird's peinlich für alle Beteiligten. Und am Ende hat irgendjemand einen Punkt und die Zuschauer beschweren sich. Vermutlich. Perfekt. That's the plan. Zuschauer. Stick to the plan. Die Flagge von Numerobis Schiff ist was? Obelix. Ja. Eine Flagge. Was ist auf der Flagge von Numerobis Schiff? Das hättest du so fragen sollen. So ist die Antwort richtig. Frage. Asterix. Ja. Hier so dieser Vogel, weißt du, dieser ägyptische Vogel. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ist das eine vollständige Antwort? Was willst du noch wissen? Eine Farbe? Ich glaube, es ist grün. Es sind zwei Items auf dieser Flagge. Es sind quasi zwei Teile. Oh Gott. In solchen Momenten denke ich immer, Gott, ich habe einfach, habe ich überhaupt aufgepasst? Bekommt Yvonne einen Punkt für Vogel? Wenn sie den Warte, Namen von dem Vogel weiß, vielleicht fällt mir noch was ja ein. So ein Zweig? Ist da nicht noch so ein Zweig? Nein. So eine Rute oder so? Nee? Nee. Okay, aber der Vogel ist da drauf. Dieser der ägyptische Vogel ist auf einer Hälfte dieser, Flagge ist der Vogel. Aber der Name von dem Vogel wäre schon wichtig, finde ich. Das ist total egal, wie der Vogel heißt. Das ist hieß ja Vogel. Du weißt nicht mal, dass es ein Vogel war, okay? Ich weiß sogar, wie der Vogel heißt. Das ist Ach, nicht jetzt der auf Gott einmal. Trigi. Was? Wie heißt der Vogel? Horus. Es ist nicht der Gott. Es ist einfach nur der Vogel. Ja, aber der Vogel heißt ja auch so. Cool. Was ist der zweite Teil der Flagge? Eine Pyramide. Nein. Eine Sphinx. Nein. Was ist sonst oft? Ein Auge. Nein. Was ist oft an Wänden mit verschiedenen Darstellungen? Ja, das sind Hieroglyphen. Ich glaube, niemand. Yvonne kriegt den Punkt. Was? Sie wusste Vogel und ja. Sie wusste gar nichts. Also hier, Yvonne kriegt den Punkt. Was, wow, ist es denn jetzt? Unfair. Ein Vogel und ein Mensch. Auf der linken Seite ist der Vogel und auf der rechten Seite Männchen steht so ein dann. Mensch, der so diese Ägypterpose macht, die Klischee-Ägypterpose. Ja, ah, okay. Den Vogel wusste ich tatsächlich. Aber dann kommen die Piraten und die bekommen Angst und der Vogel springt dem Menschen in die Arme. Stimmt. Genau. Yvonne hat übrigens 2 Punkte, Miki hat keine. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich habe noch eine 2. Frage. Okay. Zu Asterix und Kleopatra. Es geht wieder um Hieroglyphen, verdammt nochmal. Fuck my life. Was ist auf den Hieroglyphen in der Pyramide zu sehen? Asterix. Ja. Sklavenarbeit. Nein, das ist nicht das gesuchte Ding. Eine Sache, die da nicht hingehört. Ich überlege gerade. Wirklich? Ihr wisst es nicht? Nee. Krass. Oh, ich wette, wenn du sagst, weiß ich es. Also dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Da war irgendwas. Ich weiß, was du meinst. Es ist ein Anachronismus. Was ist ein Anachronismus? Ich weiß nicht, was das ist. Es gehört da nicht hin. Ach so, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, was genau war. Sag es doch in meiner Sprache. Obelix. Ja. Ein Auto. Nein, okay, Frage geschlossen, glaube ich. Okay. Santa Claus. Ach, was? Stimmt. Da ist im Hintergrund der Schlitten mit Santa Claus. Ja, stimmt. Okay. Egal, ich führe 2 Punkte, ist okay. Das bringt uns. Wie ich mich vorher noch eingeschissen habe, dass ich verlieren könnte. Ich hab dir gesagt, du weißt mehr als ich. Was macht Migi eigentlich? Okay. Next one. Asterix erobert Rom 1976. Yes. Das ist mein Kindheits-Asterix. Wirklich? Ja. Hm. Den habe ich am öftesten gesehen. Wahrscheinlich hat ihn der ORF am öftesten gespielt. Keine Ahnung. Das kann leicht sein. Ich glaube tatsächlich, dass es der beliebteste Asterix ist. Ich glaube auch. Ist er? Ich würde sagen, ja. Ja, glaube ich auch. Mein Kindheits-Asterix ist ein anderer, aber ich glaube, das ist der, den die meisten kennen. Alleine wegen dem Passierschein A38. Definitiv. Ich dachte echt, Asterix und Kleopatra wäre beliebter, weil auch wegen den Songs und so. Nee, ich glaube trotzdem, dass Erobert Rom noch beliebter ist, auch wenn er keine Songs hat. Aber das ist übrigens der Asterix, der unter Fans bekannt ist als der mit den Aufgaben. Ja, ja, stimmt. Willst du da eigentlich auch wieder einen französischen Titel? Weil dann suche ich dir raus. Ich muss ihn erst suchen. Nichts sagen, ihr müsst ihn improvisieren. Ich weiß aber, dass der auf Französisch einen anderen Titel hat, also komplett anders. Der irgendwas redet mit also quasi auf die Französisch. 12 Aufgaben des Asterix. Ja, genau, richtig. Im Englischen Asterix heißt er, glaube ich, nämlich auch Rom. Erobert. Erobert Rom. Nee, das ist der Gallier. Ich find's ganz geil. Die Sophie könnte das viel besser als wir. Sophie, wir brauchen dich. Erobert. Das klingt wie Robert. Asterix Robert. Es ist Les 12 Travaux d'Astérix. Die 12 Aufgaben des Asterix. Richtig. Auf Englisch heißt er nämlich auch nur direkt übersetzt The 12 Quests of Asterix, glaube ich. Ist aber witzig, weil bei uns ist ja wirklich jeder Film fängt mit Asterix erstmal an und nicht einfach nur quasi die 12 Aufgaben des Asterix, sondern es ist wirklich Asterix, bla bla bla. Ja, aber das ist tatsächlich, es hat einen Grund. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt, weil es im Französischen hat ja einen anderen Titel, ne? Ah, okay, aber tatsächlich ist es so, dass am Anfang nämlich in Bezug auf die Comics quasi Asterix der Name ausgewählt wurde, weil er halt mit A anfängt und damit Asterix halt in den Listen möglichst früh gelistet wird, hat er halt diesen Namen bekommen, immer Asterix und generell halt den Namen Asterix. Das ist mega cool. Aber ja, bei dem ist es halt anders natürlich, ne, bei dem Film. Zumindest im Französischen, ja, im Deutschen nicht. Zumindest im Französischen, genau. Ich finde es immer noch, für mich ist es dieses eine große Fragezeichen bei Asterix ist es, dass es bei uns und eigentlich generell im Sprachgebrauch heißt Asterix und Obelix. Ja. Und es gab aber nie Asterix und Obelix. Nee. Das ist nur eine Floskel, die oft fällt, weil die beiden halt gemeinsam unterwegs sind, ein Team sind und alles machen, was da irgendwie wichtig ist. Aber es gab nie offiziell irgendwo Asterix und Obelix. Es gab ein Super Nintendo-Spiel namens Asterix und Obelix. Und? Aber ich meine jetzt aus Filmen von denen. Die Realfilme, heißen auch Asterix und Obelix, oder? Ich glaube, ja. Und ich glaube auch der animierte hieß dann auch so. Aber wo kommt das her eigentlich? Das wäre ja das Spannende. Das ist echt eine gute Frage. Das sollten Menschen wissen, die einen Podcast moderieren. Also ich bin hier nur Gast. Cool. Nee, aber du hast schon recht. Also eigentlich kommt Obelix nie offiziell im Titel vor, aber in allen Köpfen ist es Asterix und Obelix. Aber es gibt auch ein paar Comics zum Beispiel, die, nicht viele, aber die, wo Obelix auch Hauptcharakter ist. Ja, Hauptcharakter ist er ja eh, aber im Titel. Also, ist er nicht nein, vor, aber oder? Halt, das sind doch Obelix-Stories quasi. Hm, okay. Gibt es. Okay. Die kenne ich dann nicht. Wir. Da habe ich irgendwas drüber gelesen. Egal, wir wollten ja nicht über Comics reden. Asterix erobert Rom. Der hat auch irgendwie ein anderes Interest als die anderen, weil der hat ja diesen Müllhaldenwitz und viel länger diese Erzählung, wie Rom Gallien erobert hat und so. Und vor allem auch das mit dem Kino, diesen muss ich dir eigentlich noch vorstellen und dann sind da echte Hände, die aufzeigen. Ja. Ja, und diese hat Vermischung von Realfilm und Comic, Foto quasi, fand ich damals immer weird. Und er hat anfangs ja auch dieses Studio Idefix-Ding, das quasi ist wie der Löwe bei, wie hieß die Firma, Metro Gold irgendwas, wo der Löwe am Anfang brüllt in so einem Dings drinnen, das hatte er ja bei dem Film am Anfang mit Idefix. Ach, Habe ich nicht drauf geachtet. Das fand ich sehr, sehr nicht. Witzig. Also, dass quasi Idefix dieser Löwe ist, der aus diesem Rahmen rausbrüllt. Und es steht drunter Studio Idefix. Ja, das ist cool, aber ich hab's echt nicht gesehen. Das ist übrigens der, wo Majestix zum ersten Mal eine Frau hat, und zwar Gute Mine. Mhm. Es ist zum ersten Mal wirklich eine Frau anwesend im Dorf quasi. Mhm. Also eine mit Namen. Ja, stimmt. Gute Mine. Und sie ist ziemlich dominant. Und hat eigentlich so gar nicht wirklich Bock auf das Leben im Dorf. Nee, nicht wirklich. Sie will die ganze Nacht. Ich glaube, sie wäre echt richtig gern so eine Stadtmaus, ey. Ja, total. Aber da, sie hat ja am Anfang hat sie ja irgendwie blonde Haare und am Ende dann rote oder umgekehrt oder so. Ändert also sich von ihre Haarfarbe? Ich glaube, ihre Haarfarbe ändert sich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Während dem Film oder auf einen anderen Teil gesehen? Auf einen anderen Teil gesehen. Ach so, okay. Das glaube ich auch tatsächlich. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall kommt da dann dieser tolle Charakter, dessen Namen ich einfach nie weiß und ich habe ihn wieder nicht aufgeschrieben. Gaius Pupus? Ist das der? Der sie quasi durch die Aufgaben führt? Ja, genau. Ja, das ist Gaius Pupus. Er ist großartig. Ich mag es, dass er Pupus heißt. Er ist so mega unimpressed mit allem, was passiert. Er ist so gelangweilt. Okay, dann gehen wir weiter. Er ist so ein bisschen wie der Roboter bei Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, das stimmt. So ein bisschen depressiv. Ja, total. Bisschen selbstmordgefährdet. Permanent unimpressed. Geil. Ist das hier mein Leben? Bei mir steht hier, Herakles 12 Aufgaben, actual fucking knowledge, Rufzeichen. Also es wird von Caesar die 12 Aufgaben des Herakles, wirklich alle 12 werden erklärt, eben mit diesen bewegten Vasen? Römischen Bildern. Ja, mit diesen Vasen, ja. Das ist großartig. Ich fand es aber ganz witzig, weil eigentlich ist doch Herakles griechisch, oder? Da haben doch die Römer eigentlich gar nicht dran geglaubt. Die römischen und griechischen Götter haben ja jeweils ein Gegenstück, weil die einfach jeweils dasselbe waren, nur aber anders. Aber ist dann quasi Herakles, haben sie Herkules. Beide gehabt? Herakles ist auf jeden Fall das, was man von Disney als Herkules kennt. Ja, klar, aber die Römer hatten den auch wirklich. Das war meine Frage quasi. Das weiß ich nämlich nicht. Eigentlich ist er ein griechischer Mythologie. Aber die Frage ist, es kann ja auch sein, dass die Römer das einfach übernommen haben und gesagt haben, okay, der heißt halt bei uns nicht Herkules, sondern Herakles. Vielleicht haben die das einfach übernommen. Okay, cool. Ich guck mal. Ja, musst du auch nicht. So wichtig ist es gar nicht. Es war nur einfach, ich habe mir das als Frage aufgeschrieben, so Herakles in Rom, Fragezeichen. Also das war alles. Also sie haben den Mythos von Herakles adaptiert, aber haben dem charakteristisch römische Eigenschaften verliehen quasi. Okay, das macht Sinn. Ja, okay. Also sie haben es einfach geklaut auf gut Deutsch. Ja, quasi. dadurch ist es halt das Gleiche. Auf jeden Fall geht dann die Aufgabenparty los. Ich habe Aufgabenparty. Das erste Mal ist schon mal dieser Typ, der aussieht wie eine Statue mit dem Marathon. Merinus aus Marathon. Ja, stimmt. Dessen oh, dieser Unterhose Läufer. Man sieht. Ja. Ist der mit der Riesennase, oder? Ja. Ja. Und diesen komischen, eigenartigen, also er ist halt Grieche. Er hat so einen geilen Laufstil, wie einfach die Beine sich so um seinen Körper drehen, irgendwie, während er läuft. Wie so ein bei Rad Sonic einfach. The Hedgehog. Ja. Was ich da ziemlich dann interessant fand. Ab einem gewissen Moment wird er einfach zu einer Rakete. Stimmt. Sowas finde ich mega witzig. Ja, ich auch. Und das Ding ist, er hätte ja gewonnen. Ja. Wäre er nicht gegen den Baum gelaufen, wäre hätte er sogar gegen einen zauberkrank gepanschten Asterix gewonnen. Ja, Asterix hat es dann echt klug gemacht, weil er ihn immer wieder aus der Fassung gebracht hat. Wie er ihm Blumen bringt und so. Aber schneller war eigentlich der Typi. Eigentlich schon, ja. Aber ist ja generell so. Okay. Also oft werden die Aufgaben ja wirklich nicht durch das eigentliche Ding gelöst, sondern einfach nur durch die Klugheit von Asterix. Ja, es nennt sich auch Schummeln, gell? Nee, es ist klug. Nee, das ist also, einfach Schummeln. Nee, es ist nicht naja, Schummeln. Naja, er nimmt ja nicht immer Zaubertrank. Manchmal ist er guck einfach mal clever. Da hat er tatsächlich, am Anfang hat er den Läufer unterschätzt. Ja. Und hat dann ja gesagt, oh shit, okay, ja, da muss ich wohl doch den Zaubertrank nehmen. Ja. Ein kleines Schlückchen wird wohl nicht schaden. Aber so später jetzt bei den späteren Aufgaben zum Beispiel, halt, kommen wir gleich zum mit dem Judoka zum Beispiel, ja, da trickst er ihn ja einfach aus. Nur, dass oder halt er auch eigentlich bei dem nicht mal der Kandidat gewesen wäre, sondern Obelix. Ja, okay, das, ja. Ja, aber sie dürfen es doch beide probieren. Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine Grauzone. Ja. Ich würde mal das Olympische Komitee anrufen und fragen, was die dazu sagen. Ich gehe mal ganz schnell die Aufgaben durch. Mhm. Als zweites haben wir, ich glaube, Kermes. Ich bin mir nicht ganz sicher, das sagt es nur einmal. Mal irgendwie war die Qualität kacke. Der Perser. Der Speerwerfer, ne? Oder Perser, das ist der Speerwerfer. Ja. Mit dem einen Riesenarm und dem kleinen Arm. Ich wollte gerade sagen, er hat nur einen trainierten Arm. Ich habe aufgeschrieben, unglaublich trainierter Arm, like what the fuck. Als ob er den ganzen Tag nur Speere wirft. So, er macht bestimmt andere Sachen, zu trainieren. Ich habe aufgeschrieben, zieht seinen Rock komisch aus, sexy as fuck, lol. Whatever floats your boat. Er hula-hoopt sich so aus seinem. Das sieht so dumm aus. Und dann eben mit diesem Arm und dann macht er diese komischen Kniebeugen, wo er diesen riesen und diesen winzigen Arm so hoch haut. So lustig. Sexy as fuck. Ich find's lol. Auch schön, dass du lol aufgeschrieben hast. Hier steht lol. Sexy as fuck, lol. Im Sinne von, das ist nicht ernst gemeint, ne? Auf jeden Fall ist die Frage, bringt Obelix den Typen um, indem er ihm den Speer hinterher wirft, der endlos um die Erde fliegt? Es kommt drauf an, wie lange der Typ laufen kann. Wenn er schlau wäre, würde er einfach aus dem Weg springen. Ja, yeah, that's not happening. Der läuft heute noch. Der läuft heute noch. Seit 76 ist der nur am Laufen. Jetzt hat er auch noch unglaublich trainierte Beine. Ein Arm und zwei Beine, ein Arm sind noch so ganz mini klein. Das nächste ist eben der Judoka Bombastik der Teutone. Der ist so mega geil. Der so einen super, mega komischen Schnabel als Mund hat irgendwie. Die kleinen, kurzen, blonden Haare. Der sieht so aufgedunsen aus. Ich finde, das ist so ein hässlicher Charakter. Der hat so speckige Füße. Wirklich, ja. Ich hasse Füße, so krass. Und in dem Moment, wo Asterix dem die Knoten in die Füße macht und die schwabbeln so zurück. Oh, es ist so furchtbar. Das Geräusch. Ja. Dieses Boah. Boing. Oh, das ja, ist oh. Nee, komme ich nicht drauf klar. Hasse ich. Aber ich mag seine Stimme. Das Einzige, was ich Ich mag das, wie begeistert er das einfach Asterix erklärt mit seiner lustigen Stimme. Ich mag das. Ja, das stimmt. Ich mag, dass die Musik auf die Bewegungen einhergeht, dass sie zuerst langsam ist und dann halt schneller wird, weil er ihn schneller wirft. Das ist ganz lustig. Ja, ja, ja. Der nächste Teil sind die Priesterinnen auf der Insel der Freude und Jesus. Die Insel der fucking Freude. Das ist nicht, also 2018 betrachtet ist das eher so um Himmels Willen. Ich wollte gerade sagen, heute kannst du das nicht mehr machen. Oh mein Gott. Erstens das und zweitens war das für mich auch als Kind noch viel unschuldiger, als es heute ist. Aber genau das habe ich auch gedacht. So, die kommen auf diese Insel und du siehst auf einmal nur noch Ass und Titties. Ja. Das ist der eigentliche Asterix und Obelix Soundtrack. Das ist Ass. Also ich habe wirklich so den direkten Vergleich von mir und meinem Kinder-Ich und meinem Jetzt-Ich im Kopf. So, mein Kind-Ich war so, was zur Hölle wollen sie mit Nektar und Ambrosia? Was ist das genau? Und mein jetziges Ich ist so, ganz schön versext. Versext. Das ist dein jetziges Ich irgendwie Mitte 40 oder so. Ja, ich bin sehr erwachsen. Das ist versext. Ey, aber ganz kurz, die Mucke auf der Insel der Freude ist richtig scheiße und richtig nervig. Dieser komische Song, zu dem sie da über diese Insel tanzen, der macht mich so wütend. Der macht mich so wütend. Und dann dieser komische kleine Vogel, der dann immer... Ja, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse diesen Vogel. Der macht mich so wütend. Und das dumme Eichhörnchen mit seiner scheiß Klarinette, was für ein und dieselbe Zeile zwei Seiten umblättern muss. Digga, du spielst zweimal dasselbe. Ich habe nur so eine Aggression. Er soll damit aufhören. Oh Gott. Okay, ich bin fertig. Also wir haben ja jetzt echt schon beschissene Filme geguckt, aber so aggressiv habe ich dich noch nie erlebt. Mein Gesicht tut weh. Diese Scheißviecher. Oh Gott, ich habe nie verstanden, was dieser Vogel eigentlich ist, der da eben mit seinem Hals so dumm so... Hör auf, Migi. Es reicht. Oh Mann. Nee. Okay, cool. Ah. Furchtbar. Was ist die nächste Aufgabe, Bea? Die nächste Aufgabe ist der magische Blick von Iris, dem ägyptischen Zauberer. Oh, ich liebe den. Und er hypnotisiert erst jemanden in eine Katze und dann in einen Vogel und dann Asterix und dann ist er ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein, ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein, du bist ein Warum Wildschwein. Warum bekommt er Haare? Das verwirrt mich immer so. Wieso bekommt er dann Haare? Er lebt es einfach, dass er ein Wildschwein ist. Warum kann der andere Dude fliegen mit einem Mal, wenn er sagt, dass er ein Vogel ist? True, very true. Die leben das. Die gehen richtig auf in ihre Rolle. Sehr suspekt alles. Ja. Auch der Typ, der jetzt eine Katze wird, der leckt sich ja auch so die Hand und so. Finde ich auch mega eklig, das Geräusch. Ja, das stimmt. Wie das vertont ist. So richtig schmatzend, Alter. Ja. Meine Katze klingt nicht so, wenn die das macht. Die Vertonung ist wirklich teilweise ein bisschen eklig bei Asterix. Generell. ASMR-Sterix. Oh Gott. Okay. Wow. Okay. Das wird warm langsam. Mannequin-Pix, der Koch der Titanen. Das ist meine Aufgabe. Ich wusste es. Ich habe mir das auch genauso aufgeschrieben. Alle Gerichte im Restaurant essen / Migi. Ja. Und dann, er hat mich nach der Vorspeise sitzen lassen. Das ist wirklich Migi. Ich mag auch den Akzent von dem Koch so gern. Auf die Öcke! Ist der im Original Österreicher oder was ist der? Ich weiß es nicht, aber ich schätze, dass er irgendwie sowas ist. Österreicher, Deutscher oder irgendwas. Er sieht zumindest so aus. Und es wäre quasi so der perfekte. Aber das sind die Franzosen, die würden doch niemals einen guten Koch nicht französisch machen. Du meinst, dass sie einfach sagen, okay, der muss Franzose sein, weil der gut kocht? Ich weiß nicht. Und außerdem, das mit dem IX hinten spricht ja für einen gallischen Namen. Ja, das stimmt. Aber es ist auch komisch, dass er dann das... Naja, es wäre aber auch nervig, wenn alle einen französischen Akzent hätten immer. Ja, very true. Anywho. Warum muss der sein Restaurant zusperren, wenn Obelix alles aufgegessen hat? Weil er nichts mehr hat zu kochen. ja, dann bestelle ich was Neues, so funktioniert ein Restaurant. Ja, Obelix hat ja auch ja, nicht bezahlt. Ich wollte gerade sagen, er musste ja nicht bezahlen. Wahrscheinlich hat er ihn in den Ruin gefressen. Ja. Und das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Okay, die nächste Aufgabe ist die Höhle der Bestie. Oh, das unlogischste Scheißding. Ja, total. Oh. Ich lieb das. Oh Gott, ich was? Lieb das. Ich hatte okay, als Kind pass auf. So Angst davor, aber das verwirrt mich so grundsätzlich, dass da plötzlich eine U-Bahn ist. Das hat sich in meinen kindlichen Verstand eingeprägt als What the fuck is happening? Das habe ich auch aufgeschrieben. Random U-Bahn-Station. Aber was noch viel wichtiger ist, und da habe ich mich letztens auch noch erst mit jemandem drüber unterhalten, die Höhle der Bestie, in der die Bestie einfach nicht zu sehen ist. Mhm. So, du siehst die dumme Bestie ja einfach nicht. So, sie gehen durch diese Höhle, die aussieht wie eine cheap as fuck Geisterbahn vom Rummel. Ja. Und fliegen so zwei lustige, weiß nicht, Nebelgesichter da durch und so. Dann kommt die U-Bahn, das ist ganz witzig, aber halt auch super random. Und am Ende kommen sie da raus und ist einfach nichts passiert. Und dann habe ich gegoogelt. Weil wir haben, wie gesagt, darüber geschnackt und ich war so, okay, nein, ich check's halt wirklich immer noch nicht. Und dann habe ich es gegoogelt und die Bestie wird halt wirklich nicht gezeigt. Aber im französischen Original sagt Obelix, wenn er aus dieser Höhle rauskommt, auf die Frage von Gaius Pupus, wie denn jetzt die Bestie war, daraufhin sagt er, dass sie sehr gut geschmeckt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Französisch heißt, aber halt übersetzt. Sie hat sehr gut geschmeckt. Er reibt sich wohl so den Bauch und dann bestellt er sich ja einen Schnaps. So, und im Deutschen wird es halt einfach übersetzt, oh ja, war nichts Besonderes. Ich hätte jetzt gern Schnaps. Und darum macht dieses ganze Ding gar keinen Sinn. Also es wird quasi angedeutet, dass Obelix die Bestie halt gegessen hat anscheinend. Mhm. Aber es kommt im Deutschen überhaupt nicht so rüber. Und dadurch macht es gar keinen Sinn. Das ist mega interessant. Aber es ergibt ja im Französischen auch keinen Sinn. Dass er sie gegessen hat, macht auch nicht mega Sinn und erklärt nicht, was die Bestie ist und wie sie sie getötet haben oder warum er sie gegessen hat. Nee, natürlich. Aber theoretisch haben sie, also man sieht es auch nicht, natürlich. Aber es gibt einfach irgendwie so ein Hintergrund, dass sie wenigstens irgendwas getan haben, um diese Prüfung zu gewinnen. So okay. Anscheinend hat Obelix halt die Bestie aufgegessen, weil davor hat er sich ja beschwert, dass er halt immer noch hungrig ist und so. Und jetzt kam er aus der Höhle und ne. Das finde ich dann halt irgendwie ein bisschen logischer, wie gesagt. Ja. Aber im Deutschen macht das halt einfach gar keinen Sinn. Sorry. Das passt. Ist das Haus, das Verrückte macht. Ich liebe das Haus, das Verrückte macht. Das ist eigentlich ganz ehrlich, über das Haus, das Verrückte macht, könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Das ist einfach nur verrückt, verrückt. Und das Schöne ist auch einfach, dass es quasi so eine riesen Persiflage an Ämter ist. An ja, diese Bürokratie. Das ist einfach Kritik, so schön. Das ist großartig. Ja. Mhm. Das ist echt Zierschein cool. A38. A38. Aber das ist zum Beispiel halt auch eine Prüfung, in der Asterix durch seine Cleverness quasi durchkommt. Das ist das erste Mal. Oder? Das erste Mal? Nee, bei dem Wrestling-Typ bei dem ist er Hypnotiseur auch klug gewesen. Und beim Hypnotiseur auch, ja. Ha, true. Und eigentlich auf der Insel ja auch. Nee, da geht Obelix. Nee, da ist er, da der versiegt. Da der versagt. Ja, genau, da ist Obelix, genau. Der Typ, der immer sagt, der hat Bock auf Essen. Also ich. Ich mach mal ein bisschen schneller, okay? Weil wir sind ein bisschen langsam, befürchte ich. Okay. Ja, aber Prüfung 9 ist auch lame. Da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Ja, das mit den Krokodilen fand ich auch super random und ich verstehe den Song nicht. Was? Das ist doch nicht lame. Das ist mega geil. Was singen die am Ende dafür einen Song? Wenn die weggehen, singen die irgendwas. Da gibt's den, oder? Nein. Ganz das ist, wenn sie auf das Seil fliegen. Genau, das ist, wenn sie drüber gehen. Und ganz am Ende, wenn sie weg sind, sieht man nur die Krokodile hängen und da singt irgendjemand so ein Und ich denke mir, seit meiner Kindheit, ich verstehe nicht, was die da singen, was passiert da? Das habe ich jetzt leider zu wenig im Kopf, als ich dir die Frage weiß beantworten kann. Weiß ich auch kann. Nicht tatsächlich. Super weird. Und das Geräusch zur Vertonung, das Geräusch von dem Seil ist auch so mega unangenehm, dieses metallische. So drahtseilig irgendwie, ja, ne? Ja, stimmt. Ja, mega unangenehm, das stimmt. Aber ich mag die Aufgabe sehr gern. Die nächste Aufgabe finde ich super cool. Und das ist meine Aufgabe. Der Ehrwürdige des Gipfels, Mann. Der Ehrwürdige des Gipfels ist der coolste Typ auf Erden, einfach. Fertig. Ja, aber der Ehrwürdige auf dem Gipfel ist ja quasi Zeus, oder? Schon Nein. so ein bisschen. Aber da sind ja auch dann die ganzen Götter und gucken dem zu. Ja, da ist ja Zeus dann auch oben. Okay. Und wir aber jetzt, Blitze. Ey, das Wichtigste, was der Ehrwürdige des Gipfels macht, woraus die Aufgabe überhaupt besteht. So. Sie müssen Weichspüler ertasten. Wenn das nicht meine Aufgabe ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist so sehr. Ich würde Aufgabe. In den Olymp aufgenommen werden. Ich könnte das. Ja. Wieso hast du so ein Ding für Weichspüler? Oh, ich weiß nicht. Das ist mein Kink. Weichspüler. That's weird. Ich verstehe das aber. Ich mag Weichspüler auch mega gerne. Oh, ich liebe Weichspüler. Ich bin ein bisschen frustriert von meinem Weichspüler. Ich kann dir da Tipps geben, ist gar kein Problem. Ich wollte auch so richtig gute Tipps. Also so richtig gute Tipps. Der 17. wird der Weichspüler-Cast. Hausfrauen-Cast. Hausfrauen-Cast. Ist geil. Auf jeden Fall nach der besten Werbung für Olympia, dem Weichmacher der Götter. Hallo. Ich frage mich, ob es das damals dann wirklich gab, das wäre super lustig, aber... Ja, gab es. Es ist eine Persiflage auf eine Werbung. Ja. Oh Gott, wie geil. Eine Nacht auf der Ebene der Toten. Das ist auch so geil. Das fühle ich auch total. Mit dem besten Zitat, gute Nacht und sterbt recht schön. So, okay, yeah. Gaius Pupus ist einfach der Beste. Und es wird, als hätte sich Herr der Ringe dabei bedient. Ja. Asterix gewinnt die Aufgabe ja auch nur, weil er einfach so angefuckt ist von diesen dummen Geistern, die ihn um seinen Schlaf bringen. Und ich kann das so verstehen. Ja. Das ist super relatable, Asterix in dem Moment. Total. Einfach, der Geistertyp ist so, ja, hier wird geistern, ist hier. Und Asterix einfach so, nein! Hier wird nicht gegeistert. Halt dein Maul, ich will schlafen. Da ist Asterix wirklich sympathisch. Also echt. Ja, er wird auch, finde ich, später einfach sympathischer, als er in der Gallia noch war. Gerade in den neuen Filmen ist er echt so ein bisschen weichherzig auch und so süßer. Süßer? So ein Schnuggi. Ui, ey. Hast du für die hessische Version geguckt? Schnäuzelchen. Die letzte Aufgabe ist der Zirkus mit allen Bewohnern des Dorfes und alle bekommen Zaubertrank. Und alle gewinnen den Zirkus. Und da ist diese Szene, wo das Huhn Donald Duck als Ei legt und ein Pokal, Donald Duck, ein Finger mit einem Ring, ein Telefon und einen Zylinder. Und ich schwöre, ich habe mal irgendwo gelesen, dass das ein Code für irgendwas ist. Das ist irgendein zeitgenössischer Witz. Aber ich habe das versucht zu finden und ich habe es nicht mehr gefunden. Ich weiß nämlich nicht mehr, in welcher Sprache der Artikel verfasst war. Ach, scheiße. Aber ja, das kann gut sein, dass das wirklich schon irgendein Witz, das ist irgendein schlechter Witz oder irgendein Wortspiel oder sowas und die haben das in so einen Code eingebaut. Auf jeden Fall finde ich die Szene mega lustig. Ja, ich mag auch den Einmarsch, den die Gallier nach Rom machen, der ist einfach, ich mag das alles. Und vor allem ist das ja der, wo die Gallier wirklich Cäsar schlagen und Cäsar in Pension geht mit Kleopatra als Frau. Ja, stimmt. Ja. Und Gaius Pupus ist auf der Insel der Weiber unterwegs. Ja, das stimmt. Ja, ganz am Ende, dann hieß es ja, wo die dann wieder in ihr Dorf zurückgegangen sind, so, ja, sind wir jetzt die Herrscher von Rom? Und dann, ja, wir sind jetzt alles, wir können alles sein, was wir wollen. So, und dann, tschings, sind sie auf einmal wieder auf dieser dummen Insel. Mit Wildschwein. Und mit dieser komischen, schwarzhaarigen Schnabelfrau. Ich finde, die sehen alle aus, als hätten sie Schnäbel. Ja, finde ich auch. It's quiz time. Okay. Ich kann die Assi-Tröte nicht. Migi kann es besser. Wer spielt anfangs mit dem Messer in Caesars Beraterstab? Obelix. Ja. Brutus. Wow. Richtig. Migi hat den ersten Punkt. Okay. Ist auch ganz witzig, weil das halt einfach echt so ein netter historischer Wink mit dem Zaunfall ist, weil Brutus ja dann wirklich in echten Rom Caesar erstochen hat. Also Julius Caesar. Ja, genau. Welches Rundschreiben beinhaltet die Informationen zum anderen Passierschein, zum zweiten Passierschein, den sie brauchen? Boah. Ich lasse sie offen. Ich weiß den Passierschein. Ich lasse sie noch offen, weil wenn ihr das nicht wisst, dann frage ich nach dem Passierschein. Fuck, ich hoffe, du weißt es nicht, weil ich weiß, dass mit dem Passierschein. Warte. Das ist das Rundschreiben und es beinhaltet Informationen. Ja, Passierschein. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss auch gerade überlegen, das ist echt nicht so leicht. Dum, dum, dum, nein, hör auf! Obelix. Jupp. Es ist das Rundschreiben B und... Wenn du gegoogelt hast, verprügel ich dich. Nee, ich google nicht, dazu bin ich zu, wow, zu Competitics. Rundschreiben B... Competitics. 65. Jupp. Er hat recht. Nee, er hat einen scheißen Punkt. Das war gerade so knapp, weil ich wollte fast 55 sagen. Und das ist der Passierschein A39. Ja, genau. Genau. Den hätte ich auch. Okay. My life, ey. Jetzt wird spannend. Ihr seid gleich auf. Hast du noch eine Frage zu dem Film? Ich hätte noch eine Frage zu dem Film. Mega geil. Aber die ist mega gemein. Dann wissen wir sie wahrscheinlich eh beide nicht. Oder einer weiß. Sie wahrscheinlich beide nicht. Dann will ich sie hören. Oh Gott. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich mir dieses Detail bewusst angeguckt habe. Oh Gott, dann habe ich es niemals bemerkt. Nee, ich auch nicht. Was ist der Name der U-Bahn-Haltestelle? Oh nein, das habe ich noch gelesen. Irgendwas mit A. Gib dem doch keinen Tipp. Ja, das nützt ja nix. Ich hätte Charles de Gaulle gesagt, weil das das Einzige ist, was ich aus Paris weiß. Ja, dann so Yvonne, weiß. Komm. Überleg. A ist richtige Richtung, sag ich mal. Darf ich sagen. Keine Chance. Also ich. Ja, ich weiß, dass es was mit A ist. Das weiß ich hundertprozentig, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Darf ich... Und es ist hinten mit S. Ja, du darfst einen Countdown. Nee, es ist hinten mit... Ist es nicht? Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mit A beginnt, tatsächlich. Sag fünf, es. Fünf, vier. Sag es einfach. 3, 2, 1. Alesia. Scheiße. Oder Alesia. Ich weiß es nicht. Alesia schreibt man auf jeden Fall. Okay, wir haben 2-2 im großen Asterquiz. Asterix-Quiz, was auch immer. Quizix. Quizix. Klingt auch Quisterix. Dumm. Ja, Quisterix ist besser. Quisterix klingt nach irgendwas, was knistert. Die Spannung knistert. Okay. Das nächste. Asterix, 1985, Sieg über Caesar. Das ist cool, weil der wird total kurz jetzt gerade. Wir können super kurz fassen. Kurzgeräusch hier einfügen. Erstes Wort, erste Notiz, scheiß Titelsong. Ich habe geschrieben, Titelsong Asterix ist da. Ich hasse den. Scheiß Titelsong. Ja, mega scheiß Titelsong. Ich, vor allem auch dieser dumme Akzent. Ich will, dass den jetzt jemand singt. Nee, ich will nicht singen. Wir haben auch nicht Pudding mit Arsen gesungen, also singen wir den auch nicht. Ja, er ist da. Ne. Fick dich, Asterix. Geh einfach wieder weg. So. Da experimentiert Miraculix mit diesem Wachstumstrank und es ist alles ganz lustig. Nee, es ist nicht lustig. Miraculix hat den Synchronsprecher von Bud Spencer, ja? Ja, trotzdem macht es auch den Film mega nicht cool. Besser. Ein bisschen. Nee. Ja, da ist halt Verballer und dann kommt da dieser Blondie-Typi, der irgendwie schöner ist. Also das ist ihr Verlobter. Gibt's einen schönen Mann in hier. Ich finde, der sieht aus wie He-Man so ein bisschen. Der sieht ein bisschen aus wie He-Man. Er sieht total aus wie He-Man, vor allem in der Szene, wo sie entführt werden und es regnet und sie werden von vorne so gefilmt oder halt gezeichnet. Ja. Da sieht er wirklich aus wie He-Man. Ich habe das aufgeschrieben. Ich habe es auch. He-Man Lookalike. Falballas Typi sieht aus wie He-Man. Ja, und dann ist hier Fremdenlegion nach Condatum Party und... What he says! What he says. Der Spanier hat die Stimme von Homer Simpson, also der Synchronsprecher von Homer Simpson, hat den Spanier synchronisiert. Du meinst Ole? Nee, der sagt regelmäßig so Dinge wie... Ja, ich weiß, aber ich mag diese Szene sehr gern, wo er seinen Namen sagt. Der Typ einfach so, ich verstehe nicht. Und Asterix ist schon mega genervt. Sagt, schreib einfach Ole auf. Ja, das macht wieder ein bisschen unsympathisch. Was ich cool fand allerdings an dem Teil ist, dass wenn sie da in der Wüste sind, eben ist so Lawrence of Arabia-Style-Musik. Hm. Kennt ihr Lawrence of Arabia, das Original vom Film? Okay. Never mind then. Ja, wie halt dieser Typ dann Falballer in dem Restaurant so richtig angrabbelt, das ist halt aus heutiger Sicht auch ein bisschen arg schwierig. Ja. No, in einem Kinderfilm. Ja. Was ich ziemlich geil fand, das bringt eigentlich den Film ein bisschen auf den Punkt, dieser ganze Film ist wie eine Assassin's Creed Quest, die man schnell erledigt haben will. Das ist so, hier ist was Schlimmes passiert, geh dahin. Und es ist ja wirklich so, sie kommen ja mit dem Schiff da an und die reden dann irgendwas und Asterix einfach so, wir haben keine Zeit, geh, komm, ablegen. Und der Typ so, was ablegen? Das ist so, du klickst dich durch die Gespräche durch bei Assassin's Creed und einfach nur so, geh, go. Immer nur drücken. Keine Cutscenes, einfach direkt hin. Aber es ist trotzdem so langweilig. Ja, eben, genau so ist es. Also ich fand ihn halt insgesamt sehr ernst. So, ich finde, der hatte super wenig Gags. Ja. Der war jetzt halt nicht schlecht, weil ich finde keinen Asterix-Film wirklich schlecht, aber er ist halt auch nicht anders. Spektakulär. Und er hat halt, finde ich, gar keine besonderen Charaktere oder Musik oder irgendwas, was diesen Film ausmacht. Weil klar siehst du halt auch die Sklavenhändler und allem, denen sie so auf dem Weg da begleiten oder begegnen. Aber ich finde, keiner ist so krass, dass du sagst, okay, der hat jetzt eine richtig witzige Nebenrolle oder der blieb krass hängen. So. Nee, deswegen fand ich den Film halt so, Du triffst es ziemlich gut, was ich über den Film denke, mit dem er ist irgendwie ernster, weil es ist auch eben dadurch, dass Fallballer da so angekrabbelt wird, was halt gerade als Frau ein bisschen weird zu sehen ist, so in einem Kinderfilm. Und auch eben die Sklavenhändler ist ein ernstes Thema. Und dann ist es das erste Mal, dass jemand der Hauptcharaktere quasi fast stirbt, nämlich Asterix da in der Kalanisation, wo er fast ertrinkt, wirklich nämlich. Und auch eben diese traurige Musik dann teilweise, wo es so regnet und wo Obelix Asterix verloren hat. Das ist halt auch so richtig krass, weil er und Obelix sich da auch in dem Film das erste Mal so richtig, richtig gestritten haben. Das stimmt. Ja, genau. Ja. Also, ja, ich finde auch, es ist schon ein guter Asterix-Film halt, aber er hat nicht den Humor. Und ich finde den am wenigsten kindlich tatsächlich. Das stimmt. Vielleicht haben sie damals versucht, den ein bisschen erwachsener zu machen. Ja, das kann sein. Das kann wirklich sein. Würde auch für diese, unter Anführungszeichen, attraktiveren Charaktere Fallballer und ihren Typi da sprechen. Das stimmt. Und diese weirden Nahaufnahmen von den beiden, wenn die da so im Sand liegen, das ist so, ja okay, was soll ich jetzt hier? Eigenartig. Anywho, it's Quiztime, glaube ich, oder? Ich möchte noch eines sagen, ich mag dieses, dass Obelix im Film die ganze Zeit über liebenswürdig zu Personen sein darf. Das finde ich ist sehr witzig immer. Okay, das. Ja, okay, das ist witzig, das stimmt. Also das, weil das er halt einfach gut. nicht checkt, so, dass er sich selber quasi als Römer gerade tarnt und dann versteht er halt nicht, okay, jetzt sind sie gerade Freunde, weil wir sind ja welche von denen, aber jetzt sind sie wieder Feinde, weil jetzt sind wir nicht mehr welche von denen und er rafft es einfach nicht. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass mit dem Asterix und Obelix werden plötzlich zu Legionären, hätte man sicher irgendwie cooler ausnutzen können, noch diese ganze Thematik. Das stimmt, da wär's. Und mit viel mehr Humor, vor allem, als es eigentlich wirklich in dem Film dann passiert ist. Ja, das stimmt. Quiz-Time! Ich bin schlecht in diesem Film, okay. Am Anfang vom Film experimentiert Miraculix mit dem Wachstumstrank. Welches Tier erwischt einen Tropfen von dem Wachstumstrank? Puh. Nee, bin raus. Tier. Asterix. Warte kurz. Fuck, Maulwurf. Nee, der Maulwurf kommt später. Der Maulwurf kommt bei Amerika. Wirklich? Nein! Aber dann will ich auch raten. Dann zeige ich eine Maus. Nein, es ist ein Insekt. Die Biene. Asterix, eine Hummel. Die hier so eine Biene. Ja. Yvonne hat den Punkt. Ich war so, Biene... Biene oder Maulwurf, so die beiden. Weil die Biene, die fliegt so lustig und die macht immer so bzzzt, bzzzt und fliegt so durch die Gegend. War das nicht auch in dem? Genau. Ja, das ne? Das ist die zweite Frage. Wo taucht die Biene nochmal auf? Oh, Asterix. Spielt Miki eigentlich noch mit? Ja, ja, klar. Okay, Asterix. Operation Hinkelstein? Nee, in dem Film, aber in welcher Situation? Ach so, ich dachte, in dem anderen ist er auch noch mal. Ach so, in der, warte. Okay, da muss ich noch mal denken. Obelix. Also bei der Schlussszene. Tut sie? Ich glaube schon, oder? Fliegt sie da nicht vorbei? Die kann überall vorbeifliegen. I don't know it, I guess. Ich weiß es nicht, es war geraten. Ich dachte nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte eine andere Szene im Kopf. Noch bevor die beiden entführt werden. Also ich bekommt weiß Migi nicht. Den Punkt also ich oder weiß es nicht. Gestrichen? Also ich würde mir den Punkt denn jetzt nicht überhaupt? Geben. Okay. Du würdest ihn dir nicht geben? Nee. Ich hätte gesagt, solange ich noch einen vorhab, kannst du ihn haben. Ja, du kannst ihn mir auch geben, mir ist es egal. Yvonne entscheidet. Wie steht's denn überhaupt? Yvonne hat einen vor. Du bist drei und ich bin dann zwei. Dann kriegst du ihn nicht. Sehr gut. Hallihallo, hier ist ganz kurz der Migi. Und zwar ist es so, dass wir vom lieben Tim vom Rumblepack einen Einspieler bekommen haben. Der ist aber leider erst nach der Aufnahme bei uns eingetrudelt. Das heißt, wir konnten ihn nicht einbauen. Der kommt jetzt hier zwischendurch für euch. Danach geht's weiter mit Bea, Yvonne und mir und weiteren Asterix-Filmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüssi! Ave, ihr Dullis. Hier ist Tim von Rumblepack und ich darf hier meinen Senf dalassen über Asterix. Und tut mir leid, dass es jetzt über WhatsApp stattfindet, aber ihr kennt das, Arbeitsstress, wenig Zeit, dies, das. Und ich möchte trotzdem was sagen, und zwar finde ich es immer schade, wenn man beim Thema Asterix direkt an die Filme denkt, die immer auf Sat.1 liefen und teilweise sehr schwankende Qualität hatten, sowohl in den Animationen als auch in der Synchronisation. Die hatten immer andere Stimmen, es war immer unterschiedliche Qualität von Animation, von Drehbuch, von Gags und so weiter. Die Realfilme, das ist auch nur der erste noch gerade zu ertragen. Aber es gibt natürlich so Kultfilme oder Kultszenen wie der Passierschein A38, das kennt irgendwie jeder. Und ich fand auch als Kind immer Asterix erobert Rom mega geil. Der ist aber nicht Kanon, muss man sagen, weil damit endet ja quasi die Geschichte, weil die Gallier, Spoiler, ja am Ende über Caesar siegen und quasi Rom unterwerfen, kann man sagen. Und Caesar sich mit Kleopatra auf irgendeine einsame Insel zurückzieht und da irgendwie rumgärtnert und chillt. Aber auch Operation Hinkelstein mochte ich. Das habe ich mir für 9 oder 10 Mark bei Aldi geholt. Damals. Und da war ich total begeistert, dass ich einen eigenen Videofilm gekauft habe von meinem eigenen Taschengeld. Den habe ich 1000 Mal geguckt. Aber in erster Linie habe ich die Comics halt geliebt. Meine Lieblingsbänder waren auf jeden Fall der Kupferkessel, Asterix als Legionär und bei den Belgiern. Die mochte ich auf jeden Fall. Also sind auch schon neuere dabei, wo einer der beiden, ich weiß nicht, ich verwechsel die von den Namen immer her, aber Uderzo oder Goscinny, glaube ich, einer von beiden war zu dem Zeitpunkt schon tot. Auf jeden Fall bei den Belgiern. Da hat, glaube ich, nur noch einer die Comics gemacht. Mittlerweile machen es ja völlig verschiedene. Ich finde auch, die machen es ganz gut. Also von den Zeichnungen ist es wunderbar. Da erkennt man teilweise wenig Unterschiede. Aber inhaltlich sind wir in den neueren Asterix-Bänden immer zu viele neuzeitliche Gags und Anspielungen und so, die da überhaupt nicht reinpassen. Das mochte ich noch nie bei Asterix. So ein bisschen hatten sie es immer, aber ich meine, so Aliens gibt es doch hier Gallien in Gefahr oder so. Ich weiß gar nicht, wie der neue Band heißt. Das war grauenhaft. Aber und Asterix und die Pikten zum Beispiel und das Neueste, das habe ich noch gar nicht gelesen. Aber die scheinen ja wieder ganz gut zu sein. Asterix in Spanien? Nee, wie hieß denn das? In Hispanien, glaube ich. Da, den habe ich auch noch sehr gemocht. Das fällt mir auch noch gerade ein. Aber Asterix ist ein wichtiges Thema, weil das einfach da kam man nicht dran vorbei. Jeder mochte das. Also ich kenne jedenfalls keinen, der das nicht mochte. Und wenn, dann muss er ein schlechter Mensch gewesen sein. Aber Asterix in Amerika hatte ich aufgenommen aus dem Fernsehen. Und die Musik da drin, die geht immer noch ins Ohr. Asterix und Kleopatra, ne, mit dem Arsen-Song, den kennt man auf jeden Fall. Diese berühmte Szene mit der abgebrochenen Nase der Sphinx, das war Obelix und so. Das kann, glaube ich, auch fast jeder zitieren. Und die waren schon wichtig, die Filme. Aber wenn man vergleicht mit amerikanischen Produktionen, gerade Disney zu dieser Zeit, dann konnten die natürlich nicht mithalten. Das ist leider so. Und als Kind habe ich auch immer viele Gags nicht verstanden und viele Entscheidungen, die in den Handlungssträngen rausgehauen haben, die waren auch nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel das mit der Bestie. Das habe ich jetzt erst rausgefunden, weil Yvonne mir das erzählt hat. Und zwar ist es ja so, dass ich als Kind, das hat mich schon fuchsig gemacht damals, diese Szene, wo Asterix und Obelix als eine der Prüfungen gegen eine Bestie antreten sollen und man hört noch, wie sie so faucht und wie sie gleich ihr gegenüberstehen und dann gibt es einen Schnitt und dann sind sie quasi wieder da raus aus der Höhle und dann fragt der Kontrolleur quasi, der die Prüfung beaufsichtigt, fragt, wie war es denn bei der Bestie und dann sagt Obelix irgendwie ja nichts Besonderes oder so. Und das war wohl ein Übersetzungsfehler, weil in Wirklichkeit reibt Obelix ja den Bauch und sagt im französischen Original irgendwie ja, hat nicht so gut geschmeckt oder ja, war ein bisschen fad oder irgendwie sowas. Ich kann es nicht mehr genau zitieren. Aber das macht dann natürlich viel mehr Sinn, weil man weiß, okay, das soll ein Gag sein und der hat die halt eben aufgefressen. So ziemlich unspektakulär. Aber als Kind kam mir das immer so vor, als hätten sie da was geschnitten. So, und ich wüsste aber nicht was. War die so grausam, die Bestie, dass sie es nicht zeigen wollten? Keine Ahnung. Irgendwie war mir schon das Konzept eines Gewaltschittes schon irgendwie bewusst. Halt Nerdkinder, ne? So ist das halt. Aber ich kann jetzt in Frieden sterben, weil ich das jetzt weiß. Und vielleicht habe ich das jetzt auch den Hörern dieses Podcasts weitergegeben. Mein Fachwissen, was nicht existiert. Asterix und Obelix, Teil meiner Kindheit. Fand es, ja, ich glaube, ich fand es nie lustig. Es war für mich immer eher so die Abenteuergeschichten. So Abenteuer-Comics und Abenteuerfilme. Und ja, ich habe den Seher gehasst in Operation Hinkelstein. Und ich habe es auch gehasst, wie wahnsinnig Miraculix wurde. Ich habe da sehr mitgefiebert. Und ja, das sind so meine spontanen Gedanken, die ich jetzt zu Asterix und Obelix habe. Und ich mag es nicht, wenn Kinder, ich weiß gar nicht, ob ich selber gesagt habe als Kind, aber Kinder sagen immer Asterix und Oberlix. Da ist kein R, der hat nichts mit dem Ober zu tun. Und oh, was mich für richtig wahnsinnig gemacht hat, ist dieser Titel. Wie heißt die? Obelix und Co. KG heißt, glaube ich, der Titel. Und das habe ich nicht gerafft, was das heißen soll. GmbH und Co. KG. Als Kind liest man ja alles, ne? Mich hat auch immer der Artikel The im Englischen wahnsinnig gemacht. T. Kelly Family, was soll das denn heißen? Hab mich genervt, sowas. Und Obelix GmbH und Co. KG auch. GmbH und Co. KG heißt es, glaube ich, ne? Obelix. Ja, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon viel zu lange was erzählt und hoffe, ich konnte irgendwie noch was beitragen zu diesem Podcast. Wenn nicht, schneidet es raus oder ganz am Ende, da hört eh keiner mehr zu. Alle schlafen jetzt dann schon. Und damit die jetzt auch aufwachen, muss ich jetzt nochmal immer schreien, damit die jetzt mit dem Podcast eingeschlafen sind, wach werden. Der nächste Asterix und Obelix-Film, der nicht Asterix und Obelix heißt, sondern Asterix bei den Briten, und ich will eine französisch gefakte Aussprache. Von wem? Von dir. Von mir, Asterix bei den Briten. Okay, ist okay. All allowed. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Titel. So. Das glaube ich auch, ja. Das war 1986. Ja. Und im Grunde sagt der Titel alles. Ja, das stimmt wirklich. Das sagt wirklich alles. Ja. Was ziemlich, da habe ich mir also die wenigsten Notizen gemacht. Was halt einfach das Lustigste an dem Ganzen ist, erstens haben die Piraten einen Praktikanten, das ist ziemlich cool. Ja, stimmt. Das finde ich irgendwie doof. Ist einfach die Verarsche der Briten, dass sie Tee trinken und dann kämpfen aufhören. Das nee, heißes Wasser anfangs. Die trinken heißes Wasser. Die trinken heißes Wasser. Die darf nicht einen Schuss Milch in mein heißes Wasser haben. Und am Ende bekommen sie ja den Zaubertrank, unter Anführungszeichen. Nee, die persischen Kräuter. Ja, genau, aber Asterix verkauft ihnen ja als Zaubertrank. Genau, die entpuppen sich nämlich als Teeblätter, wie sich hinterher herausstellt. Das heißt, theoretisch hat Asterix also den Tee nach England gebracht. Mega witzig. Krass, das oder? Das ist eigentlich wie im neuen Star Wars, wo die einen riesen Plan haben und da das Casino überfallen und alles schlägt fehl. Oh, Spoiler für Star Wars, hoppala. Naja, wer die noch nicht gesehen hat. Das ist ja genau das Gleiche. Die arbeiten 1000 Jahre in diesem Film darauf hin, dass sie dieses Fass Zaubertrank schützen und wiederholen müssen. Und am Ende zerfällt es halt am Boden und alles ist kacke. Und dann macht er ihnen quasi einen Placebo-Zaubertrank und sie gewinnen. Ja, das stimmt. The End. Das war alles. Nee, aber also wie du sagst, der lebt halt quasi. Also der ganze Film ist so ein einziges Riesenklischee über Briten. Ja. Genau. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und lass uns schütteln die Hände. Lass uns schütteln die Hände. Schütteln die Hand. What he says. Das war schon im Vorigen, aber es war auch ein Brite. Was ich auch die super Briten witzig generell finde, ist halt, dass es einfach um 5 Uhr, dass jeglicher Kampf abgebrochen wird, weil it's Tea Time, Bitches. Und dann so, und dann so die gehen nach Hause. Ja, es ist jetzt Weekend. Tschüss. Ja. Aber der Film hat auch ein bisschen, also natürlich hat er viele Logikfehler, aber einer ist halt der, der mich ein bisschen stört. Warum nehmen sie alle Fässer mit da aus dieser römischen Halle, wo alle Fässer aufgebaut sind. Und da ist einfach ein einziges offenes Fass oder drei oder so von diesem Golix, glaube ich. Golix, ja. Genau. Und die sind schon offen. Und Obelix will kosten. Und Asterix sagt, nein, wir nehmen jetzt alle Golix-Fässer mit. Also einfach logistisch gesehen eine unfassbar dumme Entscheidung. Aber Obelix ist auch mega schnell voll. Aber sie brauchen doch nur einen Tropfen von diesen 6 Fässern oder was auch immer, wie viele das waren. Und sie hätten nicht das alles wieder auf eine Kutsche hieven müssen, sondern einfach nur das eine Fass mitnehmen. Ja, aber sie wussten ja nicht, welches Fass das ist. Dann koste ich halt schnell, die hatten da alle Zeit der Welt. Ja, du hast ja gesehen, wie schnell Obelix voll war. Voll betrunken. Ja, betrunken. Das soll halt der Asterix kosten. Ja, dann ist der auch betrunken, dann können sie gar nichts mehr machen. Von einem Tropfen Wein. Ja, ist dumm, dumm, dumm, dumm. Und der Tower von Londinium ist wirklich ein Turm, aber der macht halt dann eine lustige Szene, weil die da rauf und runter und ich befreie dich und warte unten. Und da, das ist das erste Mal, dass Asterix und Obelix so richtig, richtig Freunde sind, augenscheinlich, finde ich. War es nicht beim vorigen Film auch schon so? So richtig? Also mir wäre es schon so vorgekommen. Also ich hatte da in dieser Turmszene, wo eben der Asterix da versucht, den Obelix zu befreien. Und ja, das ist nein, super. Nein, ich komme rauf, ich komme runter. Das fand ich super süß. Das ist so. Ja, das war echt gut. Vor allem, es war, ich mag es auch, wenn sowas so gemacht wird. So nicht, du siehst ihn, wie er durchläuft, sondern du siehst von außen und siehst einfach nur, da wird geprügelt. Das war schön. Ja, genau. Und da fällt einer so gegen die Wand, dass ein Abdruck entsteht. Ja, genau. Das ist cool. Genau, und dann wird sich entschuldigt und dann klaut der Dieb die Kutsche. Da, da, da, da, da. Und Obelix und Golix halten Händchen. Wirklich? Ja. What? Ich auch irgendwie. Ach ja, stimmt, als sie rauslaufen, oder? Ja, genau. Ja. Da war ich auch so, hä? Obelix nimmt ihn so bei der Hand, das ist mega süß. Aber wie du sagst. Moment des Tages. Ja, super putzig. Ja. Putzig. Ja, und dann hab ich nicht gesehen. Und Placebo-Effekt und alles ist gut. Ende. Es ist nicht so. Ende. Der Film lebt halt, wie gesagt, von diesen Klischees und die brauchst du aber auch nicht erklären. Also es ist halt einfach eben, so. Er hat halt nicht sonderlich viel Handlung, über die man so reden kann, aber er macht halt sehr viel Humor und verarscht halt wieder mal links und rechts alles. Was ich halt absolut nicht verstehe, ist, warum die Römer so lange brauchen, bis sie einfach sagen, okay, wir greifen jetzt an, auch wenn die Tee trinken. So. Warum machen die das nicht gleich? Das wäre das leichteste Spiel für die eigentlich. So voll höflich irgendwie, das noch zu respektieren im Krieg. Oh, ja, die müssen voll. Jetzt ihren Tee trinken. Ja, warten okay, wir. Warten wir einfach bis Montag. Ja, das ist schon so ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, es ist halt ein Zeichentrickfilm, da ist es okay. Eben, was ich auch halt noch ganz... Upsi. Upsi. Was ich auch noch ganz interessant finde, halt mit diesen Klischees gerade und so. Ich wollte nicht unterbrechen. Ich habe das auch irgendwie beim Drüberlesen nochmal irgendwo aufgeschnappt, dass im Prinzip diese Klischees gar nicht so dafür da sind, halt die jeweilige oder das jeweilige Land zu verarschen, sondern halt einfach quasi die Franzosen sich damit oder die Schöpfer sich so ein bisschen selbst mit aufs Korn genommen haben, so wie halt die Franzosen das alles wahrnehmen. Und damit ziehen sie sich ja auch so ein bisschen selber durch den Kakao. Also das finde ich halt eigentlich ganz, ganz cool eigentlich, weil klar spielt das halt mit den Klischees, aber das ist ja alles so halt aus der Sicht der Leute als Ausländer sozusagen in dem Moment. Ja. Und es soll halt wohl gar nicht so beleidigend sein oder halt, also das heißt beleidigend, aber halt abwertend oder so, sondern es ist halt einfach... Ja, dass die das halt einfach witzig finden, aber die haben ja ihre eigenen Klischees auch. Das stimmt. So, weißt du? Das fand ich halt eigentlich auch ganz interessant, dass das nochmal so relativiert wurde, dass sie halt einfach alle anderen Länder und so aufs Korn nehmen. Mhm. Ja, sie nehmen ja sich selbst auch eben, wie du sagst. Genau. Dadurch wird es halt alles so ein Sumpf von aufs Korn nehmen und aufs Korn genommen werden. Einfach überspitzte Darstellung von allem Möglichen. Ja. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, ich auch. Vor allem, solange das nicht wirklich beleidigend ist und alle damit darüber lachen können, ist es auch voll okay, finde ich. Haben wir schon Quiz-Time? Von mir aus gerne. Quiz-Time! Woo, woo, woo. Wieso? Was war das denn? Das war das Assi-Tretenhorn. Das klang wie so ein... Seekuh oder sowas. Okay, Frage. Oh. Nummer 11 übrigens mittlerweile. Wow, schon so viel? Ja, ihr wusstet echt wenig. Wow. Danke. Oder habe ich irgendwo nicht wie geschrieben, ihr habt nur 5 Fragen beantwortet. Von ja, das stimmt. Bisher. Das haben wir wirklich. Okay. Wieso feuern die Römer zu früh? Obelix. Jo. Weil die Möwe auf dem Helm von dem Typen landet und er mit den Fahnen die Möwe verscheuchen will, obwohl Caesar ihm gesagt hat, er darf sich nicht bewegen. Genau. Gut, dass ich dir den Punkt nicht geschenkt habe. Aber wir haben 3 Fragen zu diesem Teil. Oh. Oh Gott, warum? Das ist der, wo ich nicht weiß. Er hat so viele Kleinigkeiten. Okay. Die Frage ist ein bisschen eigenartig formuliert. Ihr müsst sie nicht genau beantworten, aber das Ding ist, was ist der zentrale Punkt davon? Wie servieren die Briten Wildschwein? Obelix. Gekocht in Pfefferminzsoße. Ja, genau. Ja, wenn es ums Essen geht, da weißt du wieder Bescheid, natürlich, ne? Migi führt, scheiße. Eine letzte Frage. Woher stammt der Händler, von dem sie den Tee bekommen? Obelix. Jo. Der ist Perser, oder? Nein. Verdammt. Warte. Du darfst antworten. Ich habe das gelesen, warte kurz. Ich habe das nämlich aufgeschrieben. Phönizierer ist er. Ich lasse es gelten. Phönizier. Ja, ich wusste nicht, wie man es sagt, aber ja. Das war der Tee-Fakt und den habe ich mir nämlich extra notiert. Der Tee-Fakt? Ja, dass die erhaltenen Kräuter von den geretteten Phöniziern quasi mit Wasser gemischt werden und so der Tee erfunden wurde. Ja, das stimmt. Dann sind wir jetzt wieder gleich auf. Das habe ich so aufgeschrieben. Wieder gleich, 4-4. Ja. Strike. Okay. Das sage ich nur, es sind 15 Fragen insgesamt. Aber ihr habt auch Fragen nicht beantwortet. Naja, wir schaffen schon eine ungerade Zahl. Aber ich könnte auch mit einem Unentschieden leben am Schluss, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube auch. Nee, das ist nicht der Sinn und Zweck von der... Ich wollte nur nett sein, du weißt doch eh, dass ich damit nicht leben kann. Competition. Ich bin competitix, natürlich kann ich mit keinem Unentschieden leben. Können wir jetzt hier den nächsten Film? 1989. Ich muss gewinnen. Ich will, dass das fließend funktioniert diesmal. Und zwar ist Yvonne dran mit dem Französisch. Ah. Okay. Okay. 1989, Asterix, Operation Hinkelstein. Asterix, l'Operation Hinkelstein. Der Originaltitel ist übrigens Asterix et le coup du menhir. Okay, danke, Migi. Bitte gerne. Meins war schöner. Ja, finde ich auch. Ja, es ist nicht lustig, wenn du wirklich Französisch kannst. Das ist wie Joey. Aber Yvonne kann doch auch. Flup de la Fru. Ich kann das nur ein bisschen. Je m'appelle Claude. Flup de la Fru. Oh Gott, mir tut mein Gesicht weh. Ja. Das ist der, wo Obelix Miraculix fast tötet, indem er ihn mit einem Hinkelstein bewirft. Es ist halt echt krass eigentlich, dass du denkst, so ein Kinderfilm und der wird einfach vom Hinkelstein erschlagen. Ich finde das vor allem so witzig und das habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, dass halt diese Option, dass da jemand sterben könnte, dass es die gar nicht gibt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dieser Hinkelstein liegt einfach auf Miraculix und Obelix fragt so, Asterix fragt, ja, was machen wir denn jetzt? Und Obelix so, ihn aufwecken. Ja, genau. So, als wäre es halt mega logisch, dass er nicht tot sein kann. Aber es kommt dann ganz kurz der Satz von Asterix zu, Gott sei Dank ist er nicht gestorben oder irgend sowas. Echt? Okay. Ja, das sagt er auf jeden Fall. Das hat mich nämlich dann auch gewundert. Ah. Aber ich fand das mega krass, weil diese Option tot so, es war völlig surreal für Obelix. War so, wir wecken ihn jetzt einfach. Aber das ist ja generell in Zeichentrick, dass Tod nicht wirklich existiert. Das viel, viel Watership kann. Down. Oh ja. Gott, hör auf. Mach diese Kiste nicht auf, Migi. Im klassischen Zeichentrick-Genre existiert es nicht. Als die Tiere den Wald verließen. Oh, hör auf. Die Gänsehaut, wirklich. Krieg direkt Gänsehaut mit diesen zwei Sachen. Ich weiß schon, was Bea meinte, stimmt schon. Auf jeden Fall ist Miraculix eben nicht tot, sondern einfach mal für die Länge des Films mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt, weil er sein Erinnerungsvermögen und seine Zurechnungsfähigkeit an der Kasse abgegeben hat. Ich mag seine Halluzinationen. Oh, der Dicke, der Dicke. Darum wird einfach, es lässt sich gar nicht so richtig eine Handlung festmachen. Es ist einfach alles mega verwirrend. Total. Da kommt dann eben Lügfix, dieser quasi der Seher. Seher mit diesem Wolfspelz umgeworfen. Ja. Und so das frühe Stadium. Das frühe Stadium von Astro TV. Genau. Damals der Vorgänger von Astro TV. Und zieht eben die ganzen Menschen im Dorf quasi, wie sagt man, über den in Tisch. In seinen Bann. Ja, total. Und er wird aber dann aus dem Dorfverband eben auch durch Asterix, weil er halt ein Trottel ist und Asterix das als einer der wenigen oder einzigen erkennt. Und Gute Mine fängt dann irgendwie an, den eben im Wald einzuquartieren. Schnäuzelchen. Da hat sie den Chef richtig an den Eiern, ey. Ja. In dem Film. Kommen wir gleich noch zu. Ja, das ist halt dann irgendwie Kacke. Und dann macht er 1000 Zaubertränke und nichts funktioniert, weil Miraculix ist ja unzurechnungsfähig. Und der ist halt nicht komplett weg vom Fenster. Gleichzeitig wird es halt auch zum ersten Mal so richtig so ein Keil zwischen der Dorfgemeinschaft und Asterix getrieben von diesem Heiler eben. Ja. Und der kommt aber dann eben auch später zu den Römern und zieht die auch noch über den Tisch. Und dann ist aber Asterix plötzlich wieder zurechnungsfähig. Und dann ist alles wieder gut. Das ist ja krass, dass zwischendurch es auch wirklich so aussieht, als hätten die Römer gewonnen. Also sie sind ja dann wirklich im Dorf und der Typ, der wer auch immer da dann, Gaius, wer auch immer, schickt ja dann auch wirklich einen Boten zu Cäsar und will ihm sagen, sie haben das Dorf eingenommen. Ja, das Ding ist ja, dass der Lügfix in das Dorf kommt und ja wieder prophezeit hier, euch wird der Himmel auf den Kopf fallen und so, der Zorn der Götter, bla bla bla. Und daraufhin flüchten ja im Prinzip die ganzen Gallier in diese komische kleine Höhle da am Meer, genau, wo die dann alle hocken und irgendwie den ganzen Tag nur noch Fische fangen. Und das Dorf ist dann halt quasi ausgestorben. Und wenn die, und als die die Römer dann halt kommen und das ganze Dorf leer ist, dann war es natürlich so, okay, krass, wir haben gewonnen. Aber Miraculix braut ja immer noch an seinem komischen Trank. Ja. Und diese Giftwolke von diesem Trank vertreibt dann sogar die Römer eben wieder aus dem Dorf. Ja. Und letzten Endes ist ja so, dass dann Cäsar halt kommt und alles ist irgendwie da in Schutt und Asche. Und ja, dieser Zaubertrank, dieser Verunglückte von Miraculix, der springt ihm so durch wie so ein, weiß ich nicht, so ein Tropfen springt ihm halt irgendwie in den Mund und bläst quasi seinen Kopf wieder frei. Und dann kriegt er sein Gedächtnis zurück dadurch. Ja, und kriegt wieder einen Hinkelstein draufgeschmissen. Kriegt wieder einen Hinkelstein auf den Kopf, aber diesmal ohne Schaden zum Glück. Ja. Aber daraufhin nehmen dann halt die Gallier quasi so als Rache, weiß ich nicht, das Römerlager auseinander. Und was ich halt super auffällig fand, da waren die Frauen richtig am Start diesmal. Ich habe hier in Gapslock die Gallierinnen, Rufzeichen. Die Gallierinnen haben richtig, bewaffnet mit Pfannen und Teigrollen und sonst irgendwas, gestärkt vom Zaubertrank, haben die da die Römer aufgemischt. Fand ich großartig. Die waren richtig sauer. Ja. Fand ich auch ziemlich lustig und vor allem auch wichtig, weil ja das eigentlich so ein bisschen deren Schuld war, dass das Ganze passiert ist. Ja, das stimmt. Vor allem die haben ja Lügfix eben reingeholt mit diesem ganzen Kram und die Männer sind ja dann nur aufgesprungen auf den Hype. Ja, genau. Und yeah. Ich hasse die Fingernägel vom Seher. Oh, ja, furchtbar. Richtig so lang, furchtbar. Irgendwie eingerissen oder so? Ja, lang und ekelhaft halt einfach. Also dem siehst du nicht nur am Namen an, dass er ein Böser ist, sondern einfach wie genau wie er aussieht. So diese gelbliche Haut, diese langen Fingernägel. Mm. Der ist eklig. Ich habe noch eine Frage. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Fragen. Wer ist eigentlich diese blonde Frau? Ist es Falbala? Welche blonde Frau? Die mit der Gute Miene da im Wald schnackt wegen dem... Die quasi Gute Miene da erwischt. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Aber das ist nicht Falbala. Nee, das ist nicht Falbala. Das ist doch die Frau von Methuselix, oder? Von dem alten Kerl. Sugar Daddy. Aber das ist... das stimmt. Aber die sieht man total selten irgendwie gemeinsam, oder? Erstens das und zweitens in den vorigen Filmen, glaube ich, ist sie noch gar nicht vorgekommen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja. Aber zum Beispiel, ich glaube gerade, gerade so bei so Gemälden, bei Gruppenbildern und Covern stehen die oft beieinander und so. Ja, da auf jeden Fall, da auf jeden Fall. Also ich ich weiß auch, dass in den Comics diese Beziehung offensichtlicher ist, aber in dem Film, hast du recht, ist sie sehr unterschwellig nur. Ich glaube, dass die auch in den Realfilmen irgendwie offensichtlicher ist als in den Zeichentrickfilmen. In den Realfilmen. Ich wusste gar nicht, dass die in den Realfilmen existieren, beide. Gibt es einen Asterix-Porno? Es gibt bestimmt einen Asterix-Porno. Wie heißt die? Rule 36 oder so? Ja, irgendwie. Was ist Rule 34, 35? I don't know. I don't wanna know. I don't wanna know. Aber if it's existent, there's porn about it. Yes. Ja. Anywho. Genau, und die nächste Frage ist noch, habt ihr Lieblingsszenen aus diesem Asterix-Film? Ich muss kurz gucken. Ich finde manche Sprüche ganz witzig tatsächlich. Das stimmt. Und zwar habe ich mir eine Zeile aufgeschrieben, da sagt irgendeiner von den Römern, die sind schlimmer als eine Kompanie Schwiegermütter. Ja, stimmt. Das fand ich super. Ansonsten. Ich habe zwei Lieblingsszenen. Oh, ich habe auch noch. Ja, pass auf, ich habe auch noch was. Ich gucke gerade nur meine Liste durch, wenn ich das schnell zu Ende machen kann. Und zwar bei diesem missglückten Zaubertrank, als sie das dem Römer an den Römer verfüttern, um zu testen, die Wirkung. Ja. Die Slow-Mo-Sequenz. Ja. Oder? Ich mag generell diese ganze, sie testen den Zaubertrank am Römer-Szene sehr gern. Auch als er dann zu fliegen beginnt und zurück schwimmt quasi in der Luft und dann auf dieser Kreuzung kurz halten muss, weil Gänse vorbeifliegen. Mega geil. Ja, ich finde es ziemlich geil, weil das ist nämlich der Hauptgrund, warum ich diese Frage überhaupt frage, weil bei mir geht es auch um diesen Römer eben. Aber da sind wir uns ja einig. Sagt erstmal, ihr fährt ja was ganz Bestimmtes. Okay. Also, seid ihr schon fertig? Also das waren so meine zwei Sachen, die ich mir noch auf... Ach so, und eine Sache hatte ich noch genau, und zwar ganz am Ende war das, wo Asterix das, glaube ich, irgendwie erzählt, so Obelix nennt jetzt seine Wildschweine immer Kochbücher, wegen genau, aus den Innereien lesen. Das fand ich mega dumm, ja, aber auch super witzig. Ich mag generell alle missglückten Zaubertrank-Szenen im Film sehr gerne. Also auch... beziehungsweise generell diese ganzen Halluzinationen sind halt so geil. Auch dieses Ding, wo Miraculix Obelix als fetten Kessel sieht und der fette Kessel immer so, welcher Dicke! Das mag ich sehr, sehr gerne. Ohne diese missglückten Zaubertrank-Szenen wäre der Film echt gar nichts. Das stimmt. Glaube ich. Das stimmt. Also fürchte ich. Aber er hat sie ja und gerade deswegen ist er wirklich lustig. Also auch, man merkt, dass sie mal ein bisschen experimentieren wollten und mit diesem missglückten Zaubertrank-Kram hat das halt perfekt funktioniert. Also ja, wirklich lustig. Das stimmt. Meine absolute Lieblingsszene, wenn nicht sogar eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus allen, neben Juju Zete und Juju Zete. Juju Zete. ist ganz sicher eben der Legionär, an dem das ausprobiert wird, der Römer, und dass der eben dann fliegt. Und vor allem speziell, dass der sich anfreundet mit der Eule von Miraculix. Ja, das ist mega cool. Ah, wo er in dem Baumstumpf sitzt, ne? Ja. Und sitzt sie doch schon so auf ihm immer drauf und so. Am Ende fliegen die zwei gemeinsam in den Sonnenuntergang. Das ist so süß. Das ist der süßeste Scheiß ever. Ja. Ich total geflasht. Das war die beste Endszene von dem Asterix und Obelix-Film, war das mit der Römer und die Eule fliegen in den Sonnenuntergang. Die Eule sieht auch so mega süß aus. Also ich bin auch ein Fan der Eule. Ich liebe diese Eule. Hier steht, liebe die Eule. Oh, liebe die Eule. Der ist, wow, da kann ich mal. Ich habe mir auch gedacht, aber ich wollte es nicht machen. Punktabzug für beide. Für beide könnte ich sogar machen. Dann wirken wir noch dümmer. Der Sonderbotschafter von Cäsar, der da kommt, irgendwie in das Tohuwabohu reinstolpert und gar nicht wirklich irgendwas macht, sondern einfach da in diesem Kampf. Wisst ihr, wen ich meine, der da kommt, der Dicke mit dem weißen Bart um den Mund ran? Ja, ja, der Botschafter von Cäsar, ja klar. Genau, der sieht aus wie und hat die Stimme von Pater Cornelius aus Das fünfte Element. Ach, wirklich? Ja, und der hat auch so einen dummen, runden Bart, der ganz weiß ist. Und die Stimme klingt zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich. Und er sieht ihm auch noch ähnlich und das fand ich super verwirrend. Ich habe letztens gerade Das fünfte Element nochmal angeguckt. Ich mag das fünfte Element. Ich habe den ewig schon nicht mehr gesehen. Einer meiner Lieblingsfilme. Ist doch jetzt auch auf Netflix, glaube ich, ne? Oder schon länger? Ja. Yep. Krass. Ja. Ja, das war's. Und jetzt ist das Problem ist, das Quiz zu dem Film ist irgendwie eine Frage, die ihr schon beantwortet habt, mehrfach. Aber wir könnten einfach ein echtes, wer schneller seinen Namen schreit, machen. Wenn es funktioniert. Oder ich suche schnell eine andere Frage. Such eine andere Frage. Okay, dann. Oder bist du anderer Meinung? Oder wir können. Wie viele Fragen haben wir denn dann noch? Weil wir haben ja noch Amerika und da können wir doch auch noch entscheiden. Dann ist es halt. Kommen jetzt insgesamt keine Frage noch drei Fragen. Guck mal, ungerade. Obwohl. Migi führt einen Punkt. Ja. Das heißt, es könnte unentschieden ausgehen. Nee, ihr habt beide 4-4. Ah. Dann sind drei Fragen doch super. Ja, aber die eine ist ja jetzt weg. Dann sind es nur noch zwei. Genau. Ah, okay. Ja, also mir ist es egal. Wir können auch sonst schnell schreien machen. Ja, warte, ich überlege schnell. Das ist total toll für den Podcast, ne? Ich kann es auch rausschneiden, aber wir könnten auch sonst gerade irgendwas anderes reden, einfach um die Leute zu unterhalten. Sowas wie Juju Tete, liebe die Möwe, Eule. Ich bin so ein Arschloch. Okay, beide bekommen einen Punkt Abzug. Beide haben nur noch 3 Punkte. Jetzt wirken wir noch dümmer. Manu, ich hab hart dafür gekämpft. Wir haben von 15 Fragen genau 6 richtig beantwortet. Bevor Miraculix von dem Hinkelstein getroffen wird, erschrickt er, weil er was in Obelix. Den Füßen sieht. Oh, ich hasse dich. Die Füße bzw. die Sandalen von den Römern. Jo. Also er greift sogar danach. Ja, richtig. Migi hat 4 Punkte, Ebon hat 3. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch schon 4, aber stimmt. Da war ja was gerade. Nein, der Abzug zählt nicht. Liebe die Eule. Gleichstand. Okay, Migi hat 3 Punkte. Wir haben den nächsten Film. Übrigens wäre die ursprüngliche Frage gewesen. Mein Film. Okay. Wie nennt gute Miene Majestics? Aber das ist eh vorbei. Schnäuzelchen! Ja, Schnäuzelchen. Das wäre zu einfach gewesen, das stimmt. Das war sowas von mein fucking Moment. Schnäuzelchen! Ist einfach Schnäuzelchen, brüllt die verrückte Frau. Ist aber auch mega geil, wie die dann einfach so darüber ablachen. Ja, das ist so mega. So Asterix und Obelix einfach sich nicht mehr einkriegen. Sie immer, Schnäuzelchen! Und er sitzt da in seinem Unterhemd mit dem Fußbad. Mega geil. Mit dem Fußbad. Schnäuzelchen. Okay. Asterix. In Amerika. Migi ist dran. Oh. Nee, warte, wir machen es so. Yvonne sagt es fake und Migi sagt die echte französische Version. Und ich sage das, okay, nochmal. 1994, der 7. Film der Reihe, Asterix in Amerika. Asterix dans l'Amérique. Das hätte ich auch gesagt. Wirklich? Ja. Ich weiß ist aber nicht. Ist wirklich die... Nee, ich weiß nicht, was der richtige ist. Ich suche gerade. Ihr könnt schon mal weiterreden und ich suche so lange. Er ist einfach nicht vorbereitet. Auf den ist einfach nicht Verlass heute. Liebe also ja, also Eule. Bis jemals. Pia, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hab das losgetreten. Es tut mir so leid. Ihr seid solche Assis. Schorsch. Schorsch. Schorsch. Migi Schorsch. Ich weiß nicht, wie der Film im Original heißt, ehrlich gesagt. Ich finde da gerade nichts. Das ist ein Film, zu dem man heute wieder Relevanz findet, weil es gibt eine Scheibenwelt. Die Flat Earther. Ja, das ist aber der erste Flat Earther der Welt. Ja, das stimmt. Die sind da ganz groß mit am Start. Anscheinend ist der Originaltitel übrigens Asterix in America. Aber ich befürchte mal, das stimmt nicht. Danke, stimmt, Wikipedia. Das steht hier. Ich habe gerade nachgeguckt. Originalsprache Englisch. Aber ich hab irgendwas gelesen von wegen, das ist der erste Film, der außerhalb von Frankreich produziert wurde, glaube ich. Ach, dann wurde der ursprünglich wirklich auch... Produktionsland war dann aber Deutschland und Frankreich, steht jedenfalls bei Wiki. Dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Macht ja nichts. Ist ja egal. Also. Ist ja auch egal. Ja, ist Asterix in Amerika. Sagt auch der Titel irgendwie schon wieder alles. Ja, das stimmt. Ich fand den Film richtig geil. Die Römer entführen mal wieder Miraculix. Das auch, und vor allem, also das ist so, da muss ich jetzt kurz ein bisschen ragen. Warum verkaufen sie das jedes Mal so, als wäre das die krasse Überidee? Das ist so, wow, das ist der neue Shit, wir entführen jetzt den Druiden, dann haben sie keinen Zaubertrank ja, mehr. Das ist so, same. Ja, aber ihr hattet es doch schon mal gemacht. Warum ist es jetzt so die coolste Idee der ganzen Welt? Sprechertechnisch fand ich den ganz interessant, weil ich glaube, Ottfried Fischer, der Sprecher von Obelix war ja, damals. Ja, darauf wollte und ich auch noch hinaus. Der Synchronsprecher von Robin Williams, der Sprecher von Asterix. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, wenn das so ist. Okay, das wäre cool. Krass. Ich kann das auch behaupten und es klingt halt super ähnlich, aber mir ist das ein Eindruck meinerseits beim Anschauen von diesem Film. Aber das mit Ottfried Fischer stimmt auf jeden Fall, das weiß ich. Ich mag Ottfried Fischer. Ich musste jedes Mal, wenn Obelix geredet hat, an die fette Raupe aus Bugs Life denken. Also, ja. Ich habe halt nur darauf gewartet, dass Obelix auf einmal sagt, er ist ein wunderschöner Schmetterling. Das hätte auch gepasst. Ja, hätte halt perfekt gepasst. Nee, ich mag Ottfried Fischer. Ich hoffe, da ist nie irgendwie ein Skandal oder so. Der Mann ist ja... Ist der... Moment mal. Der hat Parkinson. Ja, genau, ja. Ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Es war auch ganz weird zu sehen, als der Werbung gemacht hat für Lutz, für das Möbelhaus, und die ihm einfach eine Kettensäge in die Hand gegeben hat. Es war so, gebt doch dem armen Parkinson-Kranken keine Kettensäge. Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber ich wusste das nicht mit dem Parkinson, das ist gerade ganz schlimm. Ja, der hat es wirklich ganz, ganz stark sogar. Dass die dem eine Kettensäge geben, das macht mich fertig gerade. Also, ja, das ist mega dumm gewesen, also das habe ich auch ja. nicht verstanden. Ei. Also, ich mag auch okay. Fischer. Und wir haben als Kinder nämlich immer der Bulle von Tölz geguckt. Das war nämlich irgendwie damals das Einzige, was im Fernsehen lief, ja. Ich habe das immer gehasst, muss ich ehrlich sagen. Meine Oma hat das immer geguckt, mein Opa. Ich habe das auch nicht extrem gefeiert, aber dadurch, dass nichts anderes im Fernsehen lief und das angeguckt wurde, entstand da dann einfach zwangsläufig so ein, wie heißt es, Stockholm-Syndrom. Ich weiß, was du meinst. Die Sache ist nur echt, ich war dann immer so weit, dass ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt den Fernseher doch lieber aus, bevor ich das gucke. Obwohl ich eigentlich gern Fernsehen geguckt hätte. Ja, weil du 23 verschiedene Spielekonsolen mit 3 Millionen verschiedenen Spielen hattest. Nee, eine. Ja. Ich mag Ottfried Fischer, nur zu viel dazu. Ja, den mag ich auch. Da, okay. Ja, die wollen halt wieder bei Miraculix entführen. Was wollte eigentlich Yvonne gerade suchen? Wollte Yvonne was suchen? Wollte Yvonne nicht irgendwas suchen? Ottfried Keine Fischer? Ahnung. Parkinson? Ottfried Fischer? Oh Gott. Eine Kettensäge? Ey, Kind. Keine Witze über Parkinson-kranke Menschen, was geht denn hier? Aber über Briten, Spielverderber. Oder was? Die Ömmel! Okay. Scheibenwelt, Miraculix wird entführt, Miraculix soll vom Rand der Welt geworfen werden, Obelix und Asterix, umgekehrte Reihenfolge, hey, sehen natürlich, dass der Typi halt weg ist und fahren dem dann nach. Dann Obelix stellt sich realistischerweise ein bisschen doof an und wirft halt die Paddel ins Wasser und so Kram. Ja, ist halt dumm. Wirft die Paddel ins Wasser, okay. Ist halt schon witzig. Und Asterix war halt in dem Moment wieder so mega genervt. So, das war dieser Roll-Eyes-Moment. Und Obelix so, ja, aber du hast doch gesagt. Und er so, ja, schon gut. Ja. Aber er tat mir halt auch leid. Ja. Ja. I don't know. Da sind dann wieder die Piraten und der Kapitän hat Geburtstag, okay. Hier steht, es ist der Geburtstag vom Kapitän, for fuck's sake, have some respect. Weil die natürlich schon wieder da Piraten einfach durchfahren durch deren Schiff, weil die liefern sich quasi einen Paddel-, einen Ruderwettbewerb. Ja. Die Römer und Obelix, der schwimmt und sie zum Motorboot macht quasi. Was ich ziemlich witzig finde, als Fakt auch nochmal zu den Piraten, ist, dass sie ganz oft auch einfach ihr Schiff schon selber zerstören oder irgendwie sowas, genau. Einfach weil sie so Angst haben, ja. von den Galliern irgendwie umgemäht zu werden. Dann denken sie sich, okay, nee, machen wir es selbst. Tschüss. Das war ja das eine Mal, als sie das eigentlich gar nicht vorhatten. Ja, wo sie einfach und dann haben sie es selbst kaputt gemacht. Genau. Ja. Aber ich mag die Piraten, wie du eben schon vorhin, ich mag die Piraten einfach total gern. Und da hattet ihr ja echt Geburtstag, ne? Da kann man schon echt mal, Ja. Kann das Schiff mal ganz lassen, aber nein. Nee. Aber es sind halt trotzdem Piraten, also die sind ja auch nicht die Guten, quasi. Dann ist man halt nach einem Sturm und Seenot und was auch immer plötzlich in Amerika. Und oh mein Gott, die Welt ist keine Scheibe. Spoiler. Wow. Und da ist dann der Gubbel-Gubbel. Jabbel-Labbel. Ich wollte es auch gerade sagen. Also, da sind halt Native-Ureinwohner, die Obelix roter Römervogel nennen. Finde ich spannend. In meinen Notizen steht nur racist shit at it again. Aber ich sag gleich trotzdem Indianer. Ja, ich denke, in dem, wo der Film das so nennt, kann man das machen. Ich werde es versuchen zu vermeiden, keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mich mega drauf konzentrieren müsste und das wird nicht funktionieren. Ja, ist bei mir auch so. Die Sprache ist einfach eine Aneinanderreihung von Klischees. Also die sagen meistens halt nur Ortsnamen aus Nordamerika, so das Manitoba. Ist so mega witzig. Das ist so mega witzig. Das ist super dumm einfach. Ich liebe das. Und das, ich schwinge hier so die Political Correctness-Keule, aber das mit dem Mädchen, das einfach riesen Hupen und super kurze Kleidung hat, ist halt einfach so ein What-the-fuck-Moment. Und sie heißt einfach Achi. Ja, sie heißt Achi. Das ist einfach so, ey. Aber ja, du hast recht, also das mit den Riesenhupen ist schon so ein Ding. Die hat, vor allem wenn man sich das Bild mal anguckt, ihr Ausschnitt ist schon groß genug und dann ist da noch so ein Schlitz. Das heißt, ihr Ausschnitt geht de facto bis unter ihren riesengroßen Brüsten. Und das in einem eigentlich Kinderfilm. Das ist halt echt so, hey, Leute. Ja, guck mal, uns hat das als Kinder nicht gestört, weil wir das gar nicht, also wir haben das halt nicht so gesehen. Das stimmt. Dann ist es die haben sich bestimmt auch gedacht so, den Kindern ist es egal. Das soll auch mal der Papa Spaß haben. Ja, genau. Machen sie jetzt richtig schöne Hupen da an die Native American Frau dran. Sehr gut. Das ist generell irgendwie so eine Sache, dass die meisten Frauen in Asterix und Obelix sind wunderfucking schön. Oder sie sind gute Miene. Und die meisten Männer sind unförmige, lustige, dicke oder dünne, hässliche kleine Zwerge. Ja, aber guck, da ist das Zauberwort, die sind lustig. Ja. Damit kriegen sie die Ladies. Männer sind lustig und Frauen sind schön. Damit sind wir bei den Geschlechterklischees der modernen Medien angelangt, Ladies and Gentlemen, Kommunikationswissenschaft. Yay. Jesus Christ. Nein. Oh Mann. Auf jeden Fall geht's halt da total ab, natürlich, und sie werden dann irgendwie in den Stamm aufgenommen, weil Obelix den Champion aufs Maul haut. Ja. Und dann wäre eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen, aber der Medizinmann gibt eine Pfeife aus und knockt alle drei unserer Helden aus, entführt Miraculix und der muss dann natürlich wieder befreit werden. Miraculix ist so ein bisschen die Jungfrau in Nöten in Asterix. Ja, total. Wo ist der Druide? Der Druide ist entführt, schon wieder. Jesus Christ. Sorry, your Druide is in another castle. Ja, wirklich. Oder auf einem anderen Kontinent. Ich finde übrigens diese Szene mit der Friedenspfeife so krass, wo einfach Asterix so einen kleinen Zug nimmt und Miraculix auch und Obelix einfach die ganze Pfeife samt Halterung einfach wegzieht und ich weiß nicht, dann halt auch direkt so Kringel sieht und sowas und denke ich mir, ey, ich fühle das so krass, wenn ich auf einer Party eine Zigarette anstecke und so die Zigarette dem Ende sich neigt, ne? Wenn ich mit der durch bin, dann bin ich auch erstmal so, hui! Und es sind wieder großartige Halluzinationen. Ja, das stimmt. Aber, ja, Asterix der Büffel. Wie er so auf Obelix Gesicht so, hallo so Obelix! Das ist so lustig. Ich bin's, Asterix! Ja, das ist mega. Ja, Halluzinogene, auch schön für einen Kinderfilm. Natürlich. Aber es ist auch nicht das erste Mal. Also sie versuchen es ja schon länger. Sexismus, ja. Rassismus und Halluzinogene. Alles, was ein guter Film braucht. Ich wusste, warum ich den mag. Aber, genau, die sind ja unterwegs lustig und zu Hause wird indessen Gallien zerstört. Und die Römer besaufen sich vor Freude, weil sie es geschafft haben. Und dann kommen halt unsere Helden zurück und hauen allen aufs Maul und geben den Zaubertrank. Und dann ist wieder alles frei. Und singen dann am Ende das Indianerlied. Jetzt habe ich es auch gesagt, guck. Ja. Und während den Credits spielt da ein Right Side Fred Song, oder? Oh mein Gott, das habe ich auch aufgeschrieben. Doch, das ist oder? Ein verfluchter Right Said Fred Song, ja. Ich war so geil. Richtig cool. Ich habe aufgeschrieben, Right Said Fred im Abspann, Fragezeichen. Wow. Ich fand's mega. Und das andere Lied, mega. Wenn sie aus Amerika wieder wegfahren, das ist ein Bonnie Tyler Song. Da habe ich richtig krass geweint als Kind. Wirklich? Ja. Hm. Aber warum? Dieses Say Goodbye or... Weil du die Indianer so vermisst hast? Obelix von seiner Schnecke da verabschieden ja, muss. Ja, okay. Und es war schon traurig. Und dann so, wie sagt man auf Wiedersehen auf Indianisch? Und eine Hand aufs Herz und die andere Hand in die Luft. Und dann machen die das und dann so, ciao. Und dann spielt Bonnie Tyler und dann weint Obelix ja auch so ein bisschen, ist ganz traurig. Und dann, was hat mich gekriegt damals? War Asterix in Amerika dein Pocahontas? Es kann nichts mein Pocahontas sein, aber es war ein bisschen mein, also es war Pocahontas kleiner Bruder. So. Okay. Ich habe Pocahontas auch krass geliebt. Willst du noch, ich habe das Bedürfnis, du dir das Schlusswort vor den Ja, ich habe noch voll Sachen, die ich erzählen muss, weil ich diesen Film so geliebt habe. Oh mein Gott, warte, ich muss kurz, was habe ich denn hier aufgeschrieben? Genau, einmal diesen Lockruf halt. Das fand ich super witzig. Gubbel, gubbel, gubbel. Ja. Und das war ja die Bezeichnung für Truthahn. Und irgendwie sitzt halt dieser Indianer oben im Baum, ganz am Anfang, und antwortet halt mit Labbel, Labbel, Labbel. Und ich finde das immer noch so unglaublich lustig. Das ist einfach so dumm. Labbel, Labbel. Allein, nein, egal. Also das finde ich super witzig. Dann in der Szene, nachdem sie die Friedenspfeife geraucht haben, wo einfach Obelix am nächsten Tag noch immer high as fuck ist und ja, halt einfach durch dieses Zeltmeer da läuft und irgendwie alles niedermäht. Und dann auf einmal kommt, also ist ja dieser Typ mit dem Bären und er will ihn gerade erlegen und dann rennt Obelix die einfach um und dann reitet der Bär auf Obelix Rücken. Das habe ich ja auch stehen. Und hat halt dieses Zelt um und du siehst nur, wie sich der Bär an der Nase festhält und er kommt sie auf diesen Abhang zu und er reißt einfach an der Nase und macht so eine scharfe Kurve und der Bär freut sich voll und denkt so, yes man, ich hab's gerade gerettet, so. Dieses Gesicht von dem Bären, wie er so in die Kamera guckt, das ist so dumm. Ich finde den Bären mega, vor allem, dass er in die Kamera guckt. Ich finde es süß. Ich feier den Bären so ab, wirklich, ich hab's so krass geliebt. Und dann, die wichtigste Szene für mich persönlich in dem ganzen Film, war das Lied, als sie halt diese Nacht bei dem Stamm hatten, wo sie alle am Lagerfeuer sind. Und ich glaube, wie hieß es denn? We Are One People oder We so? We Are One People, genau. Genau, dieses Lied, wo sie halt da alle zusammen tanzen und dann Claps und keine Ahnung und um dieses Lagerfeuer rum. Ich habe dieses Lied, als ich klein war, so abgefeiert. Ich habe das so geliebt. Meine Eltern haben mich gehasst dafür, weil wir haben das aufgenommen aus dem Fernsehen und ich habe immer wieder zurückgespult und das Lied wieder abgespielt und immer wieder zurückgespult und es wieder abgespielt. Ich habe diesen Film wirklich richtig krass gefeiert. Das war ganz lange Zeit, als ich klein war, wirklich mein Lieblings-Asterix-Film. Und habe ich noch irgendwas? Warte. Nee, ich glaube, das war's tatsächlich. Ach so, und ganz am Ende, wo die ganzen Römer aufmischen, und ich weiß nicht, wie der fette Befehlshaber heißt, dieser fette Typ, der auch in der, Badewanne sitzt und so. Ja, Loculus. Ja. Dieser fette, fette Typ, wie der einfach von dem Panther gefressen wird am Ende, den er die ganze Zeit schikaniert am Anfang, von diesem schwarzen Katzentier. Und dann einfach kommt dieser Panther aus dem Zelt mit einem fetten Bauch und jeder weiß einfach, okay, er hat einfach dieses Arschloch gefressen. So. Ich fand das so gut. Das fand ich richtig, richtig witzig. Das war gut. Ist der tot? Ich glaube schon, Loculus. Wenn er ihn gefressen hat? Er hat ihn gefressen. Aber es passiert ja total oft, dass irgendjemand von der Schlange gefressen wird und in der nächsten Szene ist er plötzlich wieder heraus. Der kam nicht wieder. Nee, der kam nicht wieder. Der kam nur zerkleinert wieder raus. Kleine Loculus-Stückchen. Mega, oder? Ja. Ich habe Quizfragen. Oh, ich liebe es. Ja. Yeah. Ich liebe es? Guck mal. Geil. Ach nein, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt darf ich nicht versagen, es ist Druck. Wir müssen kurz warten, bis die Verbindungsprobleme weg sind. Weil ich habe keine Verbindungsprobleme. Ich okay, jetzt nicht. Ist das Knacken weg. Nee, ich habe hier manchmal, ich glaube, meine Kopfhörer haben hier auch irgendwas. Das kann sein. Ah. Wie entkommt Cäsar am Ende des Asterix. Films? Asterix! Ja. Getarnt in einem Fass. Ja. Yvonne hat wieder 4 Punkte. Jetzt wieder Gleichstand, oder? Jetzt ist wieder Gleichstand. Ja. Wir haben eigentlich nur noch eine Frage. Und die ist bei Asterix und der Aber wir haben doch noch einen Film danach. Ja, Asterix. Was? Das war mein Moment? Ja, das war eine dein Frage? Moment. Wir haben noch eine Frage. Aber bei den Aber nicht dann, zu dem oder? Film. Nee, ich muss ja zu jedem Film eine Frage machen. Ich hätte sonst schon noch eine zu Asterix und Amerika. Ja. Ja. Aber dann kann es unentschieden ausgehen. Egal. Kann immer unentschieden ausgehen, weil ihr Pflaumen in die Hälfte der Fragen gar nicht wisst. Das stimmt. Okay. Stell sie. Welche zwei Mannschaften rudern im Schiff der Römer? Boah. Nee. Was für eine scheiß Frage. Ich würde sagen, diese Frage hat nie existiert, weil dann wirken die nicht so dumm am Schluss. Nein, die hat nicht existiert. Die Frage nicht existiert, es ist Oxford versus Cambridge, das berühmte Ruderer-Duell. As if I care, sind keine Indianer. Ja, Jesus. Bin ich auch bei Yvonne. 2006. Der vergessene Asterix. Film. Ich der will, vergessene das Film. Das muss jetzt funktionieren, okay? Das ist der letzte Film, über den wir richtig reden. Oh. Und ich will, dass das diesmal funktioniert. Dass ich das sage, Yvonne auf Fake-Französisch und Migi auf Echt-Französisch. Und zwar wird Migi das schaffen, bis dahin den echten Titel herausretuschiert zu haben. Okay, warte Go. Kurz. Der achte und letzte Film, den wir vollständig hier besprechen, weil Asterix im Land der Götter hat nicht jeder gesehen und ist außerdem computeranimiert. Asterix und die Wikinger. Asterix et le Wikinger. Asterix et le Viking. Ah, ich war gar nicht so schlecht. Nee, war's nicht. Das ginge lustiger, aber ist okay. Schade. Die Wikinger wollen fliegen und deren, wie heißt das Wort? Häuptling? Der Kerl, ja toll, gleich schon mal in die... Der Kryptograf hier, der Ach so. Kryptograf. Erzählt denen, Angst verleiht jemanden Flügel. Deswegen wollen die Wikinger Angsthasen werden und suchen den Meister der Angst. Turns out, long story, very short, das ist der Neffe von Majestix. Genau. Und er wird jedenfalls dazu gemacht. Genau, ja, er ist halt ein Schisser. Und außerdem fucking Teenie Boy. Und er kommt richtig hart an. Echt, geht mir mega am Sack. Ja, das verstehe ich. Never mind. Er ist auch Asterix Vegetarier. Ist gesprochen von Christian Tramitz. Wirklich? Asterix ist da gesprochen von Christian Tramitz? Ich bin mir ziemlich sicher. Krass, das wusste ich nicht. Das habe okay, ich auch nur nach auch Gehör nicht. Gemacht. Kann eine Lüge sein. Okay, ich guck grad, weil du es gesagt hast, ich guck gerade die Synchronisationsliste durch und da sind echt krasse Leute mit dabei gewesen. Ich mag Christian Tramitz überhaupt nicht. Wenn er das wirklich spricht, dann Respekt, weil eigentlich höre ich ihn immer raus ja, und ist bin es. Immer schlimm. Asterix ist Was? Christian Tramitz, ja. Wow. Und Kraut von Nix ist Smudo von den Fantastischen Vier. Mhm. Und der Kryptograf wird von Didi Hallervorden gesprochen. Und der Sprecher von Obelix hat die Stimme von dem Schauspieler von The Green Mile, von dem großen Schwarzen. Ja, ich mochte das habe ich gar nicht. Auch. Das fand ich auch ganz unpassend tatsächlich. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich sie kenne. Ja. Der spricht öfter mal diesen Schauspieler eigentlich. Ich weiß gar nicht, was der sonst noch spricht. Einfach riesengroße Kraftprotze. Ich mochte die Stimme nicht. Ich mochte Asterix fand ich tatsächlich ganz gut. Asterix fand ich auch gut, ja. Aber Obelix kann überraschenderweise, aber ja, Obelix fand ich auch doof. Ja. Aber ich fand es auch interessant, dass eben, das war ja auch der Asterix und Teil, den man versucht hatte, wieder eben für junge Menschen interessant zu machen. Und dadurch sind da so viele relativ bekannte Synchronsprecher drin. Hm. Deswegen gibt es ja auch einen Surferboy, der die Hauptrolle spielt und quasi ein Handy hat mit dieser SMS-Six, mit der Taube. Ja. Oh ja. Oh. Und er bagert links und rechts irgendwelche Bräute an. Ey, das ist so dumm alles gewesen. Ja. Da haben sie halt richtig versucht, es auf Neuzeit zu trimmen. Ja. Im Gewand von Asterix. Total. Ja, genau. Halt. Das ist super schwierig. Das heißt, das, was früher quasi ein Teil der Magie von Asterix war, diese Anachronismen, die hier und da aufgetaucht sind, war in dem Film, zumindest anfangs mit der Einführung von diesem Boy, einfach all over the place. Ja. Mhm. Und dann singt er Get Down on It. Und lernt ihnen die Choreografie und ich habe hier nur stehen, I am cringing so fucking much. Ja, also ich muss es, ich habe es gesehen und es ist mir so gegangen und jetzt allein bei deiner Erzählung war ich mir schon wieder so, nee. Ja. Und er greift einer der Frauen, mit denen er da tanzt, und das Oberteil fand ich ganz interessant, das ist so. Okay, ey. Echt? Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Super weird. Aber ich fand Olaf, wieder um die Wikinger wieder ein bisschen reinzubringen, ich fand Olaf am Anfang total knuffig irgendwie, diesen riesigen doofen. Ja, das stimmt. Dass der halt dann irgendwie im Laufe des Films plötzlich dann am Ende überhaupt, wenn er so ganz schwarze Schatten um die Augen hat, so irgendwie mega böse wirken soll, fand ich ein bisschen, okay, man braucht einen Bösewicht, verstehe ich, aber das... Wobei er ja auch eigentlich ein armes Schwein ist, weil sein Vater, also hier der Seher, ihn ja dazu macht quasi. Er manipuliert ihn ja, weil er eben nicht die hellste Leuchte ist. Ja. Und dadurch wird er ja erst so. Genau, der gibt ihm ja quasi den Plan und sagt ihm alles, was er machen soll. Genau. Mhm. Und das fand ich irgendwie weird, weil ich eben am Anfang von dem Film dachte ich noch so, oh, der ist ja putzig. Und am Ende des Films war ich so, oh, Jesus Christ, how did that happen? Du bist nicht mehr putzig. ja, und die haben natürlich eine Tochter und in dem Punkt, da steht, Plot ist somit klar. Ja. Und sie klebt sich, sie saugt Federn in ihre Nase und simuliert damit einen Bart, das ist auch... Ja. Wo ich auch gedacht habe, so, wie soll das jemals funktionieren eigentlich? Mhm. Sie schmuggelt sich damit auf das Schiff eben, um den Meister der Angst zu finden, sind die Wikinger auf einem Quest und kommen dann eben ins Dorf. Und oder halt nicht ins Dorf, aber entführen auf jeden Fall Krautphonix, so heißt Surferboy. Mhm. Und ja, eh klar, wieder mal die Quest, holt den Kerl zurück. Ja, genau. Und er kann angeblich fliegen und dann ist es diese, er kann fliegen, verarsche. Und der Magier-Typi, Kryptograf, dieses unfassbar dumme Wort, will halt, dass sein Sohn Olaf, dieser Riesenkerl, die Abba heiratet. So ist der Name die der Tochter. Genau. Ich mag es so gerne, dass sie Abba heißt. Das finde ich ziemlich cool. Das ist wirklich ein ziemlich cooler Hint. So. Ja, total. Und es passieren viele Dinge. Es passiert, ich will ja nicht immer Political viel. Correctness-Kram fahren. Also spare ich mir das jetzt einfach nochmal. Ich finde tatsächlich, dass in dem Film, wahrscheinlich halt, weil er auch so, ich sag mal, neuzeitlich halt ist, da wird halt ziemlich viel so thematisiert. Also wie gesagt, zum Beispiel ist der Neffe hier, er sagt, er ist Vegetarier, er isst kein Fleisch, er ist Pazifist, so er würde niemals kämpfen. Ja. Und also er bezieht halt Stellung zu solchen Sachen. Und da wird halt auch, finde ich, krass deutlich, dass das so dieser Unterschied ist, oder dieser Klischee-Unterschied von Großstädtlern, die sich irgendwie halt mehr zu berufen fühlen, solchen Sachen irgendwie halt zu folgen und diesen Dorfleuten so, weißt du? Mhm. Halt auch, ja, weiß ich nicht. Also er stellt das halt alles so primitiv dar in dem Wikingerdorf und er ist ja jetzt, oh, er ist Vegetarier, oh mein Gott und so. Weißt du, das ist halt alles irgendwie, da werden halt viel mehr solche Sachen thematisiert. Genauso wie halt auch Emanzipation, weil ABBA zum Beispiel will ja irgendwie, die will halt nicht zu Hause sitzen mit Mutti, sondern die will irgendwie, die will halt aufs Schiff, so, die will auch Abenteuer leben und forschen und keine Ahnung. Und ich finde, in dem Moment hat mich das Ganze dann so ein bisschen, ich fand es ein bisschen Disney-esque, muss ich sagen. Das stimmt. Sie war so ein bisschen Disney-Prinzessin in dem Moment für mich. Und auch später, wie sie dann halt von, ich vergesse den Namen immer von dem Jungen, hier von Surferboy gerettet wird auf jeden Fall. Graut von X gerettet wird, genau. Und sie dann da halt irgendwie flüchten und das war halt alles schon, ich fand das sehr Disney. Sie ja, ist so ein bisschen wie Brave, dieses Mädchen von Brave. Ja, stimmt. Medina, ne? Hieß sie nicht Medina? Merida, so rum war es, genau. Das stimmt. Da hat sie mich auch dran erinnert. Das ist ja per se, ich muss sagen, ich fand das Disney dann doch noch besser, weil der Charakter hatte irgendwie mehr Tiefe und ja, ich meine ja auch nur so. Ja. Klar, aber Asterix und Obelix hat halt nicht die Zeit. Das ist auch, glaube ich, so ein kleines Problem. Die haben nicht wirklich die Zeit, einen anderen Charakter als mit richtiger Persönlichkeit einzuführen, weil es ist klar, dass es um Asterix und Obelix gehen muss. Ja. Und es ist klar, dass hier kein anderer Charakter kommen wird, der länger dabei sein wird als für diesen einen Film. At this point wird bei Asterix und Obelix kaum mehr ein neuer Charakter eingeführt werden. Und oh mein Gott, hoffentlich macht das nie jemand. Das kann nur schrecklich werden. Ja, das stimmt. Und deswegen, aber der Film war halt vom ganzen Ding halt so anders. Also auch, ich sag mal, es hat halt Romantik, weil halt der Typi ja die aber am Ende auch ehelicht. Und da direkt Hochzeit und alles. Ich meine, man muss mal überlegen, das ist so ein Teenager-Bengel, so, weißt du? Lass uns mal heiraten. Genau das. Und habt ihr das auch gesehen? Es gibt ja so quasi After-Credit-Scenes, also während den Credits diese Fotos, die da so rauflaufen im Bildschirm. Das erste ist ja dann die Hochzeit, das ist ganz lustig, wo aber den Typi über die Schwelle trägt. Lustig, ach, so was? Far. Dann passiert Folgendes. Im Hintergrund ist ein Haus, das ein Fenster in Form von einem Herzen hat und das ist rot hinterleuchtet und im Vordergrund sieht man Miraculix und Krautphonix, der beim Miraculix ein klein bisschen, er macht nämlich die Geste, Zaubertrank kaufen will. Also er kauft quasi Viagra. Okay. Und das nächste ist dann, ein Familienfoto von Weihnachten mit einem Kind, das ein Geschenk auspackt, einen Totenkopf wohl bemerkt. Der Vater steht in der Ecke, also Krautphonix Vater, das heißt, es ist definitiv ihr Kind, aber die sind immer noch so jung wie in dem Film. Wow. Und das ist so mega weird. Es klingt so nach RTL 2, wenn Kinder Kinder kriegen. Halt echt. Der Nachfolger ist dann Goodbye Gallien. Die Ausreißer. Ich fand es auch prinzipiell einfach ein bisschen eigenartig, dass ich da zwei Teenagern dann beim Schmusen zusehen muss als Ende von einem Film, weil normalerweise sind die Charaktere zwar jung, aber sie sehen zumindest älter aus. Zumindest in Disney-Filmen. Das ist man so gewohnt. Kinder oder echte Teenager schmusen nicht einfach mal so rum oder machen hier rum und das ist dann das Ende vom Film, das ist doch eigenartig. Ja, das stimmt. Es hat schon so einen komischen Beigeschmack. Und dass die dann ein Kind bekommt und immer noch so jung ist, wie halt sie in dem Film ist, ist so, hey Leute, das ist eigenartig. Wenigstens ist es ein aus ehrlicher Liebe und nicht aus Zwangsheirat entstandenes Kind. Natürlich. Das stimmt. Sie sollte ja zwangsverheiratet werden, das muss ja, man eben, sich ja auch noch ins Gedächtnis rufen. Man muss auch dazu sagen, dass sie erst richtig überzeugt von ihm ist, als er sie aufhebt und über die Schulter wirft und mit ihr wegläuft. Also so viel, wie gesagt, ich spare mir die Keule bei dem Film, weil da könnte ich nicht mehr aufhören reden. Und dafür, dass der Film aus 2006 ist, ist er schlimmer als alle Vorgänge. Ja. Wikinger-Klischees hin oder her, aber das hätte man anders lösen können. Ja, vor allem, wenn man den Film schon so auf modern trimmt, dann hätte man da auch so ein bisschen das mit reinnehmen können. Ja, eben, das ist nicht mehr so lustig. Nicht unbedingt die Moralkeule schwingen, aber so ein bisschen einfach das klar machen. Feinfühlig sein. Ja, genau, feinfühlig sein. Genau das meine ich eben. Man hätte das alles ein bisschen, sie haben sich halt für den anderen Weg entschieden, im Sinne von, sie wollten es halt überspitzen und ganz krass darstellen, auch das, wo die Mutter erzählt, Damals haben Männer Frauen an den Haaren in ihre Hütte gezogen. Ja, erinnerst du dich noch an unsere Ehe, als ich skalpiert wurde? Und die Mutter sagte dann, ja, ich hatte im ganzen Körper Abschürfungen, aber ansonsten war es der schönste Abend meines Lebens. Und ich sitze halt da in 2018 und denke mir so, um Gottes Willen. Das, um Gottes Willen. Ja. Aber Kinder dürfen nicht, keine Ahnung, Assassin's Creed spielen, weil da schießt man irgendjemand aus 3000 Metern Entfernung, man sieht einen Spritzer Blut, aber es ist lustig in einem Kinderfilm drüber, naja, never mind. I'm not saying anything. Ich weiß nicht, 2006, wie war denn das damals? Ich kann mich da gar nicht mehr, es hat mich aber auch ehrlich gesagt nie so interessiert. Ich auch nicht, aber... Ich bin halt überhaupt kein Fighter vor sowas jetzt. Also ich reg mich da halt nicht drüber auf in Filmen. Ich gucke sowas halt normalerweise nicht. Ich wusste auch nicht, dass der Film existiert. Also ich hatte es komplett verdrängt. Ich habe es auch ja mehr oder weniger zufällig dann gesehen. Aber als ich ihn dann geguckt habe, ich meine, ich realisiere das, ich nehme das wahr. Ja. Aber ich ziehe mir diesen Schuh einfach nicht an, weil ich einfach auch keine Lust habe, mich darüber aufzuregen, weißt du? Das ist wie mit Internetkommentaren. So. Ich reg mich auch nicht darüber auf, aber es ist einfach so, während ich es ansehe, schallt es in meinem Kopf mit, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Mhm. Und dafür ist ja der Podcast da, dass man das sagt, was man sich denkt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sicher, klar. Das war jetzt auch keine, ich will das nur auch für die Zuhörer klar machen, dass ich hier nicht groß irgendein Fass aufmache und irgendwas an den Pranger stelle, was nicht an den Pranger gestellt gehört. Wir reden hier prinzipiell über unqualifizierte Meinungen, die uns durch den Kopf echoen, während wir diese Filme angucken. Komplett, also, ja. Wie gesagt, für mich ist Asterix und die Wikinger nicht wirklich ein Asterix-Film. Es ist sicher kein super schlechter Film. Ich meine, die Klischees, wie gesagt, die haben sich halt dafür entschieden, diese Klischees zuzuspitzen, das mit den Wikingern, damit das Wikinger halt, zumindest damals wurde das noch geglaubt, 2016, weil die Ausgrabungen, die Frauenskelette gefunden haben, damals noch nicht passiert waren, dass Frauen scheiße behandelt wurden zur Wikingerzeit extrem. Und die haben sich halt einfach dafür entschieden, das humoristisch zu überzeichnen, sodass es absurd wird. Ja, genau. Ist ein Ansatz, mit dem man das machen kann. Aber ich muss sagen, dadurch, dass die da versucht haben, das super in die Jetztzeit zu zwingen, mit dem Handy auch, und dass das er diesen so Wagen hat, der so lackiert ist wie ein Rennauto, ja. Das ist alles so, hey, was macht ihr da eigentlich? Ja, ja, irgendwie eigenartig. Und weil so ein ganz komischer Mix. Form. Sie sehen, ja. Die sehen irgendwie anders aus. Was sieht anders aus? Die Hinkelsteine. Wirklich? Die haben so eine komische, super smoothe Oberfläche und ist not my Hinkelstein. Hashtag not my Hinkelstein. Hashtag zur Folge. Not my Hinkelstein. Aber was ich noch sagen muss, bei dem Film finde ich es tatsächlich so, dass sie versucht haben, das erste Mal mehr oder weniger richtig so eine Moral von der Geschichte irgendwie reinzubringen, weißt du? Weil im Prinzip ist ja Graut vor nix, mega der Feigling und glaubt nicht an sich und so, das muss man halt auch mal so sehen. Und dann wird er ja quasi durch seine Liebe zu Abba, wird er ja dazu beflügelt, so über seinen Schatten zu springen und irgendwie halt an sich zu glauben und anzufangen, irgendwie mutig zu werden. Und halt auch, was Miraculix ganz am Ende sagt, wo die Wikinger dann halt fragen, so, ja, was ist denn jetzt Angst? Weil sie wissen halt einfach immer noch nicht, was Angst ist. Und dann sagt Miraculix halt am Ende, Angst überwinden bedeutet, wahren Mut zu zeigen. Mhm. So, und das ist halt irgendwie, ich finde, der Film hat halt im Vergleich zu den anderen halt wirklich einen Hintergedanken, was das angeht. So. Also die Lektion der Geschichte. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Die Lektion der Geschichte ist quasi, wir müssen alle mehr ABBA hören und unsere Liebe zu ABBA wird uns stärken. Aber, Waterloo. Nicht aber, sondern aber, im Soundtrack hinten dran, das ist doch Celine Dion, oder? Yes. Ja, habe ich auch geschrieben, das ist Celine Dion. Super, warum ist das Celine Dion? Warum ist es Right Said Fred? Eye of the Tiger passt, weil es ist die Rocky-Szene, wo er trainiert und es passt zu jeder Trainingssequenz. Ja. Fand ich cool, fand ich okay. Kann man machen. Es ist Training. Er hätte nur über eine Treppe laufen müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Ist er nicht? Das muss ich bemängeln. Das muss ich bemängeln. Ist keine Treppen gelaufen. Aber zu Graut vor nix noch mal kurz. Ne? Findet ihr nicht auch, dass er so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Verhältnis mit Asterix aufbaut, weil ich finde, zum Schluss, wenn er halt so seine Stärken so zu schätzen weiß, er ist ja auch ein bisschen von der schlauen Sorte so, weißt du? Zum Beispiel, wo er halt mit dem Segel dann denkt, okay, mit dem Fliegen so, ja, dann müssen wir halt gucken, wie kriegen wir das hin? Dann greift er sich dieses Segel und dann fliegen sie. So, er fängt halt an, seinen Kopf zu nutzen und merkt halt, dass er nicht der Stärkste ist, aber er hat halt Köpfchen. Und das ist halt auch so eine Eigenschaft halt von Asterix, der halt generell super schmächtig ja auch gebaut ist und halt jetzt nicht so der krasse Krieger ist von der Statur her, so wie man sich das halt vorstellt, aber er ist halt super smart, ne? Das ist halt so seine Stärke. Und ich finde, da sieht man halt irgendwie, dass er sich da so dran orientiert vielleicht. Ja. Weil er sagt ja auch am Ende, ja, mit euch beiden, also mit Asterix und Obelix, da fühle ich mich halt nicht ängstlich. Und ich glaube, er nimmt sich der Sache vielleicht schon so mehr an, als er halt irgendwie vielleicht zeigt. Und am Ende kommt halt das dabei raus. Und das finde ich ganz cool. Ich fand das dazwischen mal echt, echt heartbreaking, wo er Obelix und Asterix so ausschimpft und Obelix dann das Herz bricht, so super offensichtlich, und Obelix dann so traurig ist dabei. Das war spätestens der Punkt, in dem ich dieses Kind hassen begonnen habe. Also echt, und vor allem Obelix Gesicht. Ja, aber er ist halt ein Teenager. Ich meine, überleg mal, wie man selber halt auch als Teenager war, wenn man es von dem Standpunkt aus betrachtet. Man sagt viele dumme Sachen als Teenager. Das stimmt. Das stimmt schon. I don't know what ich habe auch viele Sachen gesagt, die mir mal leid tun. Oder leid taten. Augenbrauenentscheidungen. Ja, das auch. Das ist ein anderes Kapitel. Das könnt ihr in eurem Schmink-Podcast besprechen. Ja, well. Nee, aber das ist eigentlich alles, was mir zu dem Film noch einfällt. Dass ich das halt eigentlich noch ganz gut fand am Ende dann. Willst du damit sagen? Es ist Quiz Time. It's Quiz Time! Ich liebe das, diese gefakte Happiness, das perfekte Podcast. Das reißt es alles so ein bisschen auf und es ist alles so, yay. Geil, Quiz Time, Bitches. Okay. Das ist die letzte Frage, die ich regulär habe. Und es ist unentschieden gerade, oder? Und es ist unentschieden. Okay. Oh mein Gott. Das bedeutet, wer diese Frage richtig beantwortet, es wird sicher wieder so eine Frage, die niemand beantworten kann, dann muss ich wieder 10 Minuten eine neue Frage suchen. Ja. Die Frage lautet: Wie heißt die Mutter von ABBA? Dancing Queen. Okay, ich suche eine neue Frage. Boah, ihr seid so kacke, ey. Sowas merkt sich doch niemand. Doch, das merkt man sich, weil das ist sinngebend für den Charakter. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ey, ich könnte jetzt einen richtig schlimmen Witz machen, aber ich tu's nicht. Labert und ich such eine Frage. Miggi, wollen wir mal ganz kurz über das eine Asterix-Videospiel sprechen, was ich geliebt habe? Welches war? Ja, mach das. Das war, warte, ich hab's aufgeschrieben, weil ich hab halt extra nochmal nachgeguckt. Asterix, warte kurz. Oh, scheiße, wo ist denn mein Zettel? Ich kenne nämlich nur eines für den Super Nintendo. Nee, das war für die PlayStation 1. Okay. Und den Computer. Ich habe es auf dem Computer gespielt. Okay. Ich muss ganz kurz gucken, wo ich meinen Zettel habe, weil ich habe mir da gestern extra noch ein Let's Play angeguckt. Und ich möchte es eigentlich gerne wieder haben. Also, falls jemand das hat für die PlayStation 1, ich würde es nehmen. Asterix, Streit um Gallien heißt das. Okay, nee, davon habe ich absolut noch nie was gehört. Und es ist eigentlich super unspektakulär. Also ich habe es krasser in Erinnerung, als es anscheinend war. Mhm. Weil im Prinzip ist es so, dass du halt so eine große Landkarte hast. Mhm. Da ist das Dorf, also du bist das Dorf und du hast einen Zaubertrank mit Einheiten. Und diese Einheiten sind quasi deine Gallier, die du in den Kampf schicken kannst. So, okay. Wenn du jetzt irgendwie 20 Einheiten hast, kannst du dir zum Beispiel 5 davon nehmen und greifst einfach das nächstgelegene Römerhäuschen an, wo vielleicht nur 3 Römer drin sitzen. Und damit kannst du das einnehmen. So musst du dich über diese gesamte Karte halt ausbreiten und musst halt taktisch vorgehen, weil die Römer können natürlich auch ihre Männchen da verschieben und so. Und im Prinzip ist das Ziel des Spiels, 7 Zutaten zu kriegen, also dass die sind in 7 Leveln versteckt, um halt den Zaubertrank für Miraculix oder um ihm seine Zutaten zu bringen. Und dann hast du halt sowas wie Römer werfen und das sind halt 7 so kleine Level, wo du halt Sachen sammeln kannst. Okay. Und die sind halt, wie gesagt, verteilt über diese großen Karte und da musst du dich dann halt so durchwursteln. Und da habe ich nämlich gestern noch dran gedacht und ich war so, okay, krass, mal gucken, ob es das halt irgendwo noch gibt. Ja, sofort. Und dann habe ich dieses Let's Play gesehen und das fand ich das voll süß, weil das habe ich echt geliebt, dieses Spiel damals. Und ich habe das auf meinem schrottigen alten Computer damals gespielt. Muss ich mir mal angucken, da habe ich auch nie was davon gehört. Ja, es war wahrscheinlich nicht gut, aber ich mochte das sehr. Aber dann machen wir weiter mit der Quiztime. Lustiger Fun Quiz-Time. Fact. Quiztime! Second try. Am Ende des Films sind die Wikinger ja in Galliadorf bei der Hochzeit. Mhm. Wieso flüchten die Wikinger? Asterix! Ach, scheiße. Wegen dem Song, den Trubadix singt. Er singt ein Lied. Woohoo! Und das ist nämlich auch der Grund, warum die Wikinger am Ende lernen, was Angst ist. Weil die ganze Zeit haben sie es nicht gelernt. Ja. Und dann singt Trubadix sein Volkslied. Und dann sagt nämlich noch irgendwer so, okay, jetzt wirst du halt wirklich lernen, was Angst ist. Und alle stopfen sich schon irgendwelche Büschel in die Ohren, damit sie das nicht hören müssen. Und die Wikinger so, oh mein Gott, nein. Und dann flüchten sie einfach auf ihr Schiff und sie haben einfach Angst, weil Trubadix so scheiße singt. Du hast die Frage richtig gut beantwortet. Und es geht sogar so weit, ist richtig geil. Die Galionsfigur ist ja was anderen Menschen Angst macht. Und am Ende bauen ja die Wikinger ihr Schiff so um, dass die Galionsfigur Trubadix ist. Ja, stimmt. Das ist so geil. I'm the winner. Ja, geil. Yvonne hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yvonne ist der Asterix-Champion. Migi, shame. Klingelingeling. Sie ist so krass. Was ist das denn? Okay, sorry. Okay. Wie viele oder manche, keine Ahnung von euch vielleicht merken, haben wir Asterix im Land der Götter aus 2014 überhaupt gar nicht besprochen. Nee. Der erste computeranimierte Film der Reihe, das liegt unter anderem daran, dass wir uns dass er kein Zeichentrickfilm ist. Eben. Gar nicht sicher waren, ob wir es überhaupt sollten, weil er kein Zeichentrickfilm ist und eigentlich auch getrennt von dem zu betrachten ist, genauso wie die Realfilme getrennt von den Zeichentrickfilmen zu betrachten sind. Ich bin die einzige Person offensichtlich, die sich den Film ganz angeguckt hat. Und ich muss wirklich sagen, zu meiner Überraschung, der ist ziemlich lustig. Okay. Ich meine, natürlich ist es nicht super erwachsenen Humor, aber was erwartet man? Die Animation ist auch nicht gerade auf Pixar-Niveau, vor allem von den Umweltdetails her. Aber der Film ist lustig, es ist seichte Unterhaltung und es gibt einen Pipi-Kaka-Witz. Und zwar ist der schon im Trailer, also spoilere ich nichts, aber so ein Chef von den Legionären steht vor einem Haufen Legionären und sagt so, oh, das heißt, alles war für den Anus. Und dann hebt hinten einer die Hand und sagt, ja. Nicht du, Anus. Und der heißt halt Anus. Und es ist mega lustig. Oh Gott. Das ist wirklich mega lustig. Ja. Also der Film ist wirklich, ich finde, der Versuch, das haben wir ja gerade schon besprochen, der Versuch, Asterix und Obelix in die Jetztzeit zu holen, ist mit Asterix und die Wikinger nicht unbedingt gescheitert, aber es war ein bisschen holprig. Ja. Ne? Aber Asterix im Land der Götter und vor allem Asterix im Land der Götter verzichtet komplett auf irgendwelche richtig tiefgehenden politischen Konflikte, soweit ich mich erinnern kann. Es geht sogar so weit, dass die Sklaven eine Gewerkschaft gründen und von den Römern und am Ende sogar die Legionäre bessere Arbeitsbedingungen aushandeln, sodass deren Befehlshaber sie darum bitten muss, anzugreifen. Es gibt eine Szene, wo er ruft, Angriff, wenn ich bitten darf. Also, wow. Ich finde diesen Film wirklich ziemlich witzig. Okay, dann gebe ich dem aber auch nochmal eine Chance. Ich habe nur kurz durchgeskippt und habe mir gedacht, der Animationsstil ist gar nicht so schlecht. Ist er wirklich nicht. Und die Wildschweine sehen so süß aus. Das stimmt. Und Obelix freundet sich mit einem kleinen Jungen an, mal nicht mit einer vollbusigen Irgendwas-Truller, sondern mit einem kleinen Jungen, der mega süß ist. Und es kritisiert sogar diese Angewohnheit von Menschen, ihre Kinder komisch zu nennen, weil das Kind heißt Apple Juice. Ja. Oh. Und es ist einfach echt lustiger Film. Okay. Gut zu wissen. Das heißt? Also ich habe ihn ja auch nur so 20 Minuten gesehen. Mehr habe ich da leider nicht mehr von geschafft. Eigentlich wollte ich heute meinen Keller entrümpeln, was ich auch nicht mehr geschafft habe. Und jetzt ist es schon dunkel. Yvonne, aber das macht Keller ja nichts. Ist es immer dunkel? Nein, der hat ein Fenster. Was ist denn das manchmal für ein Keller? Manchmal scheint da ein bisschen Sonne rein. Ja, es gibt doch manchmal diese, wo du halt so eine Ausbuchtung hast. Souterre. So ein kleines Souterre. Souterre. Okay, Migi hat gewonnen. Nein. Nein, Yvonne hat gewonnen. Yvonne darf am Schild stehen. Ja? Am Schild stehen? Ja, wie Majestix. Kennst du aus den Filmen Asterix und Obelix, über die wir gerade 3 Stunden gelabert ja, haben? Ja, ich hab nicht ganz aufgepasst gerade, Mann. Ich war noch so bei Yvonne hat gewonnen, ich höre das nicht so oft. Das passiert nicht so häufig. Wollen wir noch vielleicht ganz kurz zum Schluss über die ganzen, also was heißt über die ganzen, klingt, als wäre es mega viel, aber über die Running Gags sprechen. Weil das ist ja, ich finde, das ist schon ein wichtiger Teil von den ganzen Filmen. Und ich habe mir hier so 4, 5 aufgeschrieben, einfach nur kurz abarbeiten. Ein paar hatten wir auch schon tatsächlich. Halt zum Beispiel mit den Piraten, dass die halt immer Angst vor den Galliern haben, sich selbst versenken. Das hatten wir eben schon angesprochen. Ja. Dann, und das kam halt auch in den späteren Filmen halt wirklich immer wieder, der Dein Fisch ist nicht frisch. Ja, stimmt. Satz. So, der halt wirklich Auslöser für jede fucking Prügelei in diesem Dorf ist. Und das ist nämlich auch in dem Moment, wo der Seher in das Dorf kam und irgendwie vorausgesehen hat, ja, ihr werdet hier alle irgendwie, euch wird der Himmel auf den Kopf fallen, es wird Unruhen geben und so. Und dann fangen sie halt einfach aufgrund dessen an, sich zu prügeln, weil Asterix sagt, ja, ich habe hier irgendwie gehört, aber dein Fisch ist nicht frisch so und stachelt diesen Streit halt an und dann gute Miene war dann so, siehst du, er hat es vorhergesagt und so. Und Asterix war so, ja, das hätte ich dir auch vorhersagen können. Ja, so, das fand ich halt noch mega. Und halt, Trubadix, der eigentlich immer am Ende eines jeden Films stillgelegt wird. Er hängt immer an dem Baum, ja. Wird geknebelt und einfach, dass er die Fresse hält. Das stimmt. So, und alle anderen die dürfen im Dorf dann die geile Party feiern und Wildschwein essen und so. Und er muss immer, er wird immer irgendwo kalt gestellt. Ja, er muss es halt auch mal lernen, dass er nicht mehr singt. Das heißt, ja. Ist der nix? Ist er deswegen so dünn und groß? Vielleicht. Wahrscheinlich. Der wird einfach zu oft weggesperrt. Die arme Sau hat nichts zu essen, darf nicht singen. Aber das ist auch in, wie heißt der neue, jetzt der animierte? Ja, halt der neue animierte. Im Land der Götter? Im Land der Götter. Genau, da darf Trubadix auch mal singen. Also, und richtig schrecklich. Das ist quasi der Full Horror von Trubadix Gesängen. Okay. Haben wir noch Running Gags? Dass Obelix eigentlich alle Türen kaputt schlägt und immer allen Hinkelsteine schenken will? Ja, er macht ja alles kaputt, einfach weil er in den Zaubertrank gefallen ist und mit seiner Kraft nicht umgehen kann, ne? Ansonsten, die Spinnen, die Römer. Oder auch alle den anderen. Den noch. Oder auch alle die anderen, Spinnen, genau. Die Spinnen, die Franzosen, die Spinnen, die Briten. Genau. Alle Spinnen. Alle Spinnen irgendwie, außer die Gallier. Aber das ist genau das was du schon gemeint hast mit dem, sie bringen sich und ihre eigene Welt an sich auch halt, sie machen sich über sich selbst lustig. Ja, genau. Mhm. Das stimmt. Auch mit dem, der Himmel fällt uns auf den Kopf und so. Ja. Ich glaube, wir haben einen Schlusspunkt gefunden. Ich denke auch. Ja. Ich habe meinen letzten Notizzettel gerade hier zur Seite gelegt jetzt. Ich habe auch meine tatsächlich 10 Seiten Notizen, 1,5 davon waren über Asterix im Land der Götter. Wow. Sorry, Bea. Sorry. Amazing. Yvonne hat gewonnen, das möchte ich bitte nochmal betonen. Wir hatten einen Quiz und Yvonne hat gewonnen. Ge-Yvonnen. Wow. Ge-Yvonne, oh Gott. Und Migi hat verloren. Ja. Aber er hat sich wacker geschlagen. Es war nur ein Punkt, also. Es war echt knapp, bevor bevor uns der Himmel auf den Kopf fällt. Oh. Oha. Machen wir jetzt einen Schlusspunkt und essen Wildschwein in einem Kreis um ein Lagerfeuer und binden Trubadix an den Baum. Darf ich noch eine Frage stellen vorher? Mann! Eine, nur eine. Was? Was ist euer Lieblingsfilm? Das Ranking. Das fünfte Element. Oh. Nee, welcher Asterix-Film ist euer Lieblingsfilm? Ich will auch gar keine Begründungen oder so, sondern einfach nur kurz. Nein, ich mach's auch ganz schnell, weil ich hab's mir schon nebengeschrieben. Erobert Rom, Kindheits-Asterix. Erobert Rom. Ich habe auch auf Platz 1 Asterix erobert Rom, auf Platz 2 Asterix in Amerika, auf Platz 3 Asterix und Kleopatra. Und eigentlich wäre von den Songs Kleopatra vor Amerika, aber Amerika hat halt einen Herzenswert bei mir. Und ich hasse es, dass über diesen Film gesagt wird, er wäre nicht lustig, er hat richtig schlechte Kritiken, was bei Wikipedia stand, das finde ich unverhältnismäßig, das sind dumme Fotzen und ich liebe Amerika. Sie regt sich fast so viel auf wie über den Vogel auf der Insel. Oh, der. Migi. Bei mir ist es Asterix und Kleopatra und erobert Rom auf Platz 2. Erobert Rom? Erobert Rom. Also, man sieht, es zeichnet sich Muster ab. Erobert Rom scheint so ein bisschen die perfekte Mischung zwischen neu und doch irgendwie ursprünglich Asterix und Obelix. Ja. Und vor allem ist er so vielseitig. Und es ist nicht nur, oh Gott, der Druide wurde entführt. Das stimmt. Aber man merkt wahrscheinlich, man merkt auch durch meinen Rant über Asterix und die Wikinger und durch Yvonne's Rant über den Vogel auf der Insel und Miggis generelle Präsenz, I guess, dass uns Asterix wirklich ziemlich am Herzen liegt und durch unsere Kindheit begleitet hat. Ja. Und ich denke, es wird vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf freue, mal wieder einen neuen Asterix-Teil geben, verfilmt. Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, es kommt regelmäßig. Ja. Also, wer Zeit und Bock hat, kann sich mal den Animierten angucken. Ist ein bisschen anders, aber ist echt nicht schlecht. Und habt ihr noch was zu sagen? Nö. Nö. Eigentlich nur, wer halt in Gedanken, so wie wir schwelgen möchte, schweigen. Dem ist halt wirklich einfach diese Box ans Herz gelegt, weil die kostet nicht viel auf Amazon. Das stimmt. Da sind alle Filme drin und das ist echt Wir super. Bekommen übrigens kein Geld dafür von Amazon. Nein, leider bekommen nicht. Wir nicht. Das klingt nur so. Das klingt auch immer, als würde ich von Lidl gesponsert, aber das werde ich auch nicht. Ich will jetzt, dass sich alle vorstellen, wie dieser dicke Legionär auf Drogen in den Sonnenuntergang fliegt mit seiner Eule an der Seite. Das ist das Schlussbild vom heutigen Podcast. Danke, Yvonne. Danke, Danke euch. Danke, Bea. Danke, Asterix und Obelix oder Obelix und Asterix. Das ist unser Ende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.